Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Herzlich willkommen an alle Anwesenden zu unserer Wahlkampf-Orga-Besprechung. Wie einige sicher schon mitbekommen haben, sind unser Büroleiter Alexander Reinsch und unsere Wahlkampfkoordinatorin Solzgen von ihrer Beauftragung zurückgetreten mit sofortiger Wirkung. Deswegen haben wir für heute Abend, Dienstag, den 20.08. 19 Uhr, diese Besprechung einberufen. Wir haben ein paar Leute dazu eingeladen, mit denen wir schon sehr viel zusammengearbeitet haben. Für die Leute, die das hören oder hier sind und nicht eingeladen waren, das ist keine Wertung. Ihr könnt natürlich alle gerne mitmachen und seid uns willkommen und immer gern dabei. Aber das sind halt die wir erstmal fürs erste Mal eingeladen haben. Gut, ich spaße mir jetzt die Anwesenden aufzuzählen. Das merkt man ja im Laufe der Sitzung. Wir haben ein kleines Pad, da habe ich verschiedene Punkte drin, die mir schon mal so eingefallen sind, wie wir heute klären sollten. Das erste ist der Punkt, wer macht mit? Da hat jetzt schon jemand wobei hintergeschrieben. Uns ging es darum, wer macht mit in der Berti-Besatzung. Macht ja sehr keinen schön. Sinn, wenn ich ja später dazu, ich habe mich wieder rausgelöscht, ne? Hä? Was? Macht ja nicht so viel Sinn. Ja. Ich sage, ich habe mich wieder rausgelöscht. Ich habe mir erst da reingeschrieben, das macht aber keinen Sinn. Ich, Entschuldigung. Wie du meinst. Ja, man liest dich, Dummfilm. Und man hat auch zwischendurch deine Zipgate-Tuten gehört. Es geht jetzt darum, wie gesagt, herauszufinden, wer die Berti-Besatzung mit übernimmt. Der zweite Punkt ist, wie ist die Situation mit Schlüsseln, Kennwörtern für die Computer und so weiter. Dann geht's nochmal kurz um eine Einsatzliste, also sprich das, was damals in der G2A da war, eine Liste, wo man sich für Dienste eintragen kann, die auch kommuniziert werden kann. Welche aktuellen Projekte gibt es, wo man sich kümmern muss, wo Orga-Arbeit jetzt akut zu tun ist, welche Kommunikationswege und wer hat die Kennwörter dafür? Und welche Pledges gibt's, die man wie noch unterstützen kann und welche Pledges machen zusätzlich noch Sinn? Wenn jemand noch zusätzliche Punkte hat, die er eintragen möchte, bitte einfach drunter schreiben. Wenn ihr jemanden habt, der Wiki kann, könnt ihr einfach da einen Stichplan anlegen. Da gibt's auch schon eine Seite für und das haben wir in der G2A damals gemacht und das war eigentlich ziemlich einfach. Das war halt so weit vorbereitet, dass man da nur seinen Namen eintragen muss. Wenn jetzt einfach sich jemand bereit erklärt, da eine halbe Stunde Wiki zu ändern, dann könnte er quasi das Gleiche dort einrichten. Das gibt's schon. Da sind wir auch dran. Vaku hat es schon für diese Woche aktualisiert und würde das, glaube ich, auch weitermachen, so wie ich sie verstanden habe. Ja, wäre halt die Frage momentan, ist das ein der Schichtplan ist ein Wiki-Kalender, ist ein bisschen unübersichtlich, um da Lücken zu sehen, wo man sich noch eintragen kann. Gegebenenfalls ist die Tabelle wie im G2-Dings da besser. Ja, bitte. Ja, dieser Kalender ist meiner Meinung nach für eine Schichtplanung komplett ungeeignet. Eine einfache Tabelle, wo man sich eintragen kann. Nix mit Kalender. Und diese Tabelle wird jede Woche nochmal rumgeschickt. Bitte auch für jede Woche eine neue Tabelle machen, die man wieder rumschicken kann, damit man nicht immer den kompletten Kalender rumschickt. Das wäre mein Vorschlag. Wir hatten halt immer diese Form, dass das quasi eine Doppeltabelle war, die laufende Woche und dann für die darauf, das war so untereinander. Und musste halt nur einmal die Woche jemand, also sonntags dann die letzte Woche rauslöschen und oben einfach wieder offen machen für die kommende Woche. Das ist aber eigentlich total easy. Ja, super. Cool, den Hut habe ich schon mal. Wir müssten nur dann überlegen, was wir für Schichten einsetzen. Also 10 bis 13 Uhr oder 14 Uhr und sowas. Beim letzten Mal gab es immer eine Vormittags-, eine Nachmittags- und eine Spätschicht, ne? Ja, genau. Und die überschnitten sich dann auch immer so um eine Stunde. Ich würde das vergleichbar machen. Kurze Frage. Weiß jemand, wie lange Britta jetzt definitiv in Urlaub ist? Nee, ich meine, bis 9. September. Gehört. Bis 9. September? Ja. Und die Frage ist auch, gehen denn die Telefone jetzt in der Berti, weil sonst kann das auch jeder von zu Hause machen. Unterschiedlich. Manchmal gehen sie, manchmal nicht. Ja, dann ist es ja dann brauchst du quasi vor Ort nur Leute, die da für das Lager zuständig sind. Dann brauchst du diesen Schichtplan gar nicht für die Berti selbst, sondern dann sind ja andere Leute, die die Telefonate und all das entgegennehmen. Und wenn jetzt jemand Ansprechpartner ist, ich sag jetzt mal, der Paki ist für irgendwas Ansprechpartner, dann ruft man ja den Paki auf seinem Handy an. Und dann würde ja jetzt auch auf der NRW-Seite stehen, dass Paki zuständig ist und seine Nummer dann da stehen. Das heißt, dann hast es noch einfacher, dann brauchst du gar nicht so Schichten in der Berti wie in der G2A, sondern da brauchst du echt nur Leute, die da ab und zu mit dem Schlüssel zur Verfügung stehen, ein paar Stunden täglich. Woran hängt das denn mit dieser Telefonleitung? Darf ich ganz kurz? Wir haben Direktkandidaten und Listenkandidaten, Visitenkarten verteilt, wo nur die Nummer von der G2A draufsteht. Diese Telefonanlage von der Berti. Die funktioniert jetzt schon seit, weiß ich nicht, 3-4 Wochen nicht. Warum ist das noch nicht gefixt? Das wurde immer wieder versucht. Da waren auch entsprechende Leute da. Das haben auch die ITler und die Techniker und wer weiß nicht alles versucht. Keiner weiß, wo der Fehler liegt. Ob das in den Kabeln vor Ort oder in der Technik vor Ort oder beim Provider oder sonst wo liegt. Ich kläre das mal gerade auf. Ich habe heute eine halbe Stunde mit dem Timmy telefoniert ungefähr. Das Problem war der Provider, QSC, die haben das Problem nicht gefunden. Die haben letztendlich dann rausgefunden, dass das Problem wohl an der Leitung von der Telekom liegt. Und die haben morgen dazu einen Termin mit der Telekom. Also Timmy hat gesagt, morgen muss das Problem gelöst werden, sonst wechseln die komplett den Anbieter. Das ist irgendwo ein Verbindungsproblem bei der Telekom. Und das rauszufinden hat ewig gedauert, weil QSC immer wieder gesagt hat, das Problem wäre jetzt gefixt. Dann war es wieder nicht gefixt. Dann haben die nochmal nachgefragt. Das ist ein ziemlich merkwürdiges Problem, was auftritt, weil irgendwie teilweise funktioniert es, dann funktioniert es wieder nicht. Und es wurde nicht rausgefunden, warum. Jetzt sind sie soweit, dass sie bei der Telekom einen Ansprechpartner haben, der sich da mit denen zusammen dran setzt, das lösen will. Krieg morgen die Info, ob das soweit gelöst ist. Deswegen kommuniziert, wenn möglich, Vakus oder meine Nummer, weil wir da jetzt die Woche zumindest, oder ich denke mal auch die nächsten Wochen, relativ viel sein werden. Ich bin sowieso hier in der Nähe, also ich bin zur Not in einer halben Stunde da. Und wir haben den Schlüssel, wir können euch aufmachen, wir können den Leuten die Sachen geben oder reinlassen. Und so lange müssen wir jetzt noch ausharren. Jo, so viel dazu. Ich habe zum Thema Schichtplan dann nochmal die Wiki-Seite mit dem Schichtplan aus der Landtagswahl und der G2A reinkopiert. Dann kann man das im Zweifelsfall einfach mit Copy-Paste aus der anderen Wiki-Seite darüber kopieren. Ja, kriege ich hin. Ach, wir haben genug zu tun, wenn man da einfach was kopieren kann, ist es ja ganz prima. Gut, das heißt, die Telefonanlage wird geklärt und morgen gibt es den Termin mit der Telekom. Jo. Super. Insofern macht es ja doch Sinn, dass wir dementsprechend Leute in der Berti sitzen haben. Mal ganz davon abgesehen, dass es auch mehr Spaß macht, wenn man da zusammensitzt, als wenn man zu Hause am Telefon sitzt, oder? Ja. Ja. Also ansonsten sitzt man da am Telefon, wartet, bis einer anruft. Das finde ich unbefriedigend. Kann man mich hören? Ja. Hi. Ja, Thomas. Hi. Ich bin... Ups, jetzt bist du abgehakt. Man hört dich gar nicht, Thomas. Nee. Und er uns wahrscheinlich auch nicht. Wir machen einfach mal weiter, bis der Thomas sich verständlich meldet. Gut, es haben sich da jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Leute als Besatzung für die Berti eingetragen. Könntet ihr bitte noch dahinter schreiben, an welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten ihr könnt und wer davon eventuell die ganze Zeit da sein könnte? Das finde ich ganz super. Das hilft beim Schichtplan. Wo haben Sie sich eingetragen für die Berti? Im Pad. Ich poste das nochmal hier im Kanal. Ich habe was geschrieben. Jetzt hört man dich auch. In Pad wo? Ach da. Okay, ich habe gerade nochmal einen Pad-Link geschickt. Im Mumble geschrieben. Ja. Ich kann da gerade nichts machen, Thomas. Frag mich da ein, sobald ich das weiß. Welches Pad habt ihr? Hallo erstmal, guten Abend. Das Pad ist im Mumble verlinkt. Kann's aber gerne auch nochmal verlinken. So, da ist es nochmal. Das ist das falsche Pad. So. Ich wollte gerade sagen, das ist immer noch der G2A-Schichtplan. Jetzt aber. Danke. Bitteschön. Okay, also bei Wer macht mit, können sich bitte die Leute eintragen, die generell Lust haben, in der Woche Lust und Zeit, unter der Woche in der Berti mitzuhelfen und bitte immer die Uhrzeiten dahinter schreiben. Ja, kurze also Frage. Bei mir wird es immer schwierig sein, in der Berti vorbeizuschauen, weil ich halt kein Auto habe aktuell. Und gibt es die Möglichkeit, Homeoffice oder sowas? Es gibt natürlich immer noch die Möglichkeit, es geht halt jetzt gerade um die Berti-Besatzung selber, um Telefon annehmen und so weiter. Und ich denke, dass das da Sinn macht, dass man das in der Berti macht. Korrigiert mich, wenn ihr das anders seht. Also das Ding ist ja, trag dich auf jeden Fall ein. Wir brauchen mit Sicherheit für die ein oder andere Aufgabe auch Leute, die von zu Hause aus arbeiten. Wir sind ja jetzt auch erstmal am Sammeln, was für Aufgaben auch anstehen und wie wir die am besten verteilen können. Insofern wäre es super, wenn du einfach dann deine Uhrzeiten, wo du frei arbeiten kannst, da einträgst. Ja, ansonsten kann ich halt auch mal als Springer ab 15 Uhr, aber das trage ich jetzt mal eben ein. Weil ich kann so mit ÖPNV da auch hinfahren. Alles klar, dankeschön. Gut, da unten steht noch jetzt als nächstes der Punkt Ist-Zustand Wahlkampfteam. Das hatte ich eben schon mal gesagt, ich sag's nochmal kurz für die Aufzeichnung. Wer im Moment noch beauftragt ist, sind Dummfilm und Ines für die Wahlkampfleitung, Clay für die Direktkandidaten und Britta, die im Moment in Urlaub ist, für die Büroleitung. Claudia hat, weil da auch die Frage steht, hat zumindest die Beauftragung wieder abgegeben. Okay, sie hatte sich aber für morgen angesagt in der Berti. Man darf ja auch gerne ohne Beauftragung in der Berti arbeiten. Genau, die checkt die Post, deswegen kommt die vorbei. Die ist aber auch erst später da, irgendwann um 11, 12 Uhr. Ich habe schon mit ihr gemeldet, Baku. Genau, also sie hat keine Beauftragung, hilft aber so in der Berti. Wir würden auch im Moment, zumindest so war das gestern mit den Leuten vom Vorstand, mit denen ich gesprochen habe, eher davon absehen, jetzt für die letzte Zeit noch irgendwie wild Beauftragungen auszusprechen. Wir stemmen das jetzt einfach so. Kurze Frage zu einer Sache hier. Steht unter Schlüssel, dass die Sonja einen hat. Wenn ich nicht falsch informiert bin, habe ich den beziehungsweise Vaku. Nee, also ich habe dann heute mit dem Frank das so besprochen, er wollte mich eigentlich auch anrufen, weil du hattest jetzt ja wirklich beide Schlüssel, dass der eine an Sonja geht, der kleine, und der große von, also wo auch das Schloss fürs Lager und sowas dran ist, so wie besprochen, findest du den morgen. Gut, alles klar. Frank, bei dir steht jetzt da drin, hinter Übernimmschichten von Alex Reinsch, das heißt jetzt diesen Donnerstag und Freitag, oder wie meinst du das? Ja, also normalerweise, dass der Alex, es war ja eine bestimmte Aufteilung, Britta Montag, Dienstag, Claudia kam dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag war Alex da. So, deswegen, du hattest eben gefragt, wer was übernimmt. Ich kann das normalerweise, dass ich Donnerstag, Freitag komplett da bin, so wie der Alex das auch gemacht hat. Ja genau, da ging's nur darum, ob du damit diese Woche meintest oder regelmäßig, ist ja jetzt geklärt, regelmäßig. Sehr cool, sehr cool. Boah, fett. Ich finde es gerade total geil, so hätte man das eigentlich von Anfang an machen sollen. Das ist wie immer, wenn's brennt, funktionieren wir. Jo. Gut. Ist das nur eine Frage, da jetzt jemand irgendwie Britta, das heißt Britta ist in Urlaub und hat den Schlüssel mit in Urlaub genommen, ja? Ja, oder hat den Schlüssel zu Hause liegen. Ja, aber es fehlt ja einfach, wir haben ja nur 5. Britta hat den Schlüssel aus Versehen vergessen abzugeben, es ist schon geklärt, ja. Gut, und Claudia hat definitiv auch noch einen. Hat Alex gesagt, ich habe gestern mit dem telefoniert. Jo, jetzt fehlt nur noch einer. Wer könnte noch einen Schlüssel haben? Das ist relativ einfach. Die Solskin hat doch noch einen Schlüssel, den sie heute erst in Dortmund abgegeben hat, oder? Das kann sein, ja. Ja, Christian hat sowas erzählt. Mhm. Ja, die wollte heute nochmal nach Dortmund kommen, um dem Christian den Schlüssel zu übergeben. Der ist doch da, fragen wir noch einfach. Bist du da, Christian? Ich wollte es auch schon sagen. Sie hat es heute nicht zu dem Treffen hierhin geschafft, aber den Schlüssel werde ich noch einsacken. Sehr schön. Aber ist dann geklärt, wo der letzte Schlüssel ist. Und ich habe jetzt aber noch trotzdem noch mal eine Frage zu Schlüssel 2. Frank, hast du den jetzt oder ist der jetzt bei Sonja? Nein, den habe ich. Ah, okay. Wenn du guckst, wir haben Unterschiede zum Haupttor und wir sprechen nur über die Berti. Also es gibt 5 Berti-Schlüssel. Einen hat zurzeit der Paki in der Tasche, einen der Frank, die Britta, die in Urlaub ist, die Claudia Hagenschulte und einen hat noch die Solskin, die den an Christian übergibt. Ist das richtig? Jo, richtig. Jo. Super. Kleine Zwischenfrage. Ja. Wie stellt ihr euch das denn vor mit den Schlüsseln, wenn jetzt sehr viele verschiedene Leute verschiedene Schichten übernehmen? Wie kommen die dann rein? Ich hätte da einen Vorschlag. Ich bekomme hier gerade von meiner besseren Hälfte die Empfehlung, so haben die das in der Bank gemacht. Es gibt so eine Art Schlüsselbuch und an die Schlüssel kommen unterschiedlich farbige Ringe. Sie würde das auch vorbereiten. Ja, das brauchst du nicht, weil es geht eigentlich nur um das Haupttor, weil die Glastür ist manchmal zu. Davon haben wir nur 3 Stück. Wir werden auch nie mehr als 3 Stück bekommen. So, und die müssen in Düsseldorf in der Nähe sein, sodass du die Leute anrufst und dann das Ding aufschließen. Wenn du Schichtwechsel hast, hast du nur abends das Problem, dass du das Tor zumachen musst. Und wer hat jetzt die Schlüssel mit dem mit der Glastür? Das steht doch oben. Paki, Eiself und Sonja ab morgen. Da steht Haupttor und nicht Glastür, deswegen. Der Vorschlag beruht halt darauf, dass man genau weiß, wo die Schlüssel sind und wer sie hat. Ja. Und mit unterschreiben so. Einfach nur, dann hängt das dort in der Berti aus und wenn Schlüssel Personen wechseln, dann wird das dort eingetragen. Ja, Schlüsselbuch finde ich immer gut. Hatte ich ja sowieso schon vorgeschlagen für die Satellitenbüros. Umso toller finde ich es für die Berti. Ich finde es gut. Da möchte ich aber auch nur sagen, die gibt es alle schon. Nicht, wenn drin das Schlüsselbuch liegt und man... Ja, danke. Also das Schlüsselbuch gibt's schon, ja? Es gibt das Schlüsselbuch, wir müssen dann halt nur die Zettel ändern wieder, die jetzt auch schon überall aushängen. So, also ich sag ja, das ist ja nicht das große Problem. Super. Im Prinzip brauchen wir einen, der morgens aufschließt, wenn die erste Besatzung kommt. Der braucht einen Schlüssel. Ja, mach ich. Ja. Paki hat ja gesagt, er könnte jeden Morgen vorbeikommen. Großartig, dann ist Paki der Aufschließer und ist täglich von 10 bis 14 Uhr da. Also, kurze Info für euch, morgens, da wir ja nicht um 6 Uhr morgens anfangen zu arbeiten, glaube ich jedenfalls nicht. Ja, in der Regel ist ab 8 Uhr das Tor offen. Spätestens, wenn der Sanitärmensch und die Poolwatcher kommen, dann ist das Tor auf und die Glastür auf. Problematisch wird's Wochenende und abends. Gut. Also abends könnte ich übernehmen. Dann brauchst du einen Schlüssel. Dann braucht Bernd einen Schlüssel. Aber also Bernd kommt von wo? Ich arbeite in Düsseldorf. Ich bin also quasi jeden Tag, wenn ich nicht krank bin, da. Ja, aber es war natürlich oft deutlich später, ne? Bis 19 Uhr habe ich öfters mal mit Christoph da gesessen. So. Also ich glaube, das mit dem Abschließen hat immer ganz gut geklappt, oder? Wollte ich gerade sagen. Und vor allen Dingen, Nixos ist ja auch nur bis wann im Urlaub? Ich glaube nur noch bis nächste Woche. Ja, also deswegen, also dieses Haupttor- und Glastürschlüssel würde ich auch nicht verändern. Okay, dann lassen wir es so, wie es ist. Wichtig ist ja letzten Endes, dass morgens einer aufschließt, dass die Leute anfangen können zu arbeiten. Alles andere kriegen wir geregelt. Richtig, und deswegen ist es wichtig, die 3 Sonderschlüssel, die dann an die Teams verteilt werden, nämlich wenn sie ihren Schichtplan haben, dass sie notfalls zumachen können, wenn sie eine rauchen sind, wenn sie mal ins Lager müssen und, und. Also die 3, die uns jetzt fehlen, nämlich bei Britta, bei Claudia und bei Solskin. Alles klar. Nächster Punkt ist Einsatzliste. Da stehen ja schon 2 Links. Einmal steht der derzeitige Schichtplan von Herr Berti. Da ist einmal der alte vom G2A mit einer ganz einfachen Tabelle und nix Kalender. Ich fände es total großartig, wenn wir wieder eine Tabelle machen könnten. Spricht da was dagegen? Die Kennwörter hast du jetzt nicht behandelt bei Schlüssel und Kennwörter. Stimmt, Kennwörter. Ha. Da Danke also, für die Erinnerung. Wir haben ein Problem. Und zwar gibt's diese Workstation-Computer, die da stehen. Und wir haben bloß für einen das passende Kennwort schon. Nein, wir haben wir haben einen Gastzugang für die, die normal daran arbeiten möchten. Da kann jeder sich einloggen und kriegt einen normalen Desktop. So, alles andere müsste mit der Technik besprochen werden. Dann werden richtige Zugänge eingerichtet und dann loggst du dich mit deinen persönlichen Daten ein. Ob du dann mehr Zugänge kriegst, beziehungsweise auf den Hauptserver kommst, weiß ich jetzt nicht, aber das kann man abklären. Ansonsten kann sich jeder mit dem Passwort einloggen. Es gibt die entsprechenden Formulare, da muss geklärt werden, wer hat die auf welchem Computer und wo sind die auszudrucken. Weil es gibt nur ein einziges Dokument dort. So, weil wir ja eine Datenschutzerklärung und sonst was die Leute unterschreiben lassen, weil sie eigentlich auch auf die großen Daten zugreifen. Okay. Die ich aber auch noch nicht gefunden habe, in Anführungsstrichen. Ich war aber auch heute nur als Gast drin im Computernetzwerk. Da die gibt es. Da ist der Timmy von der AG Technik der zuständige Ansprechpartner, genauso wie wenn es darum geht, gewisse Software noch darauf zu installieren, die man braucht zum Arbeiten. Das würde ich gerne auch so belassen, der ist zwar jetzt nicht hier, aber der ist immer ansprechbar, der kommt auch regelmäßig in die Berti, also wenn irgendwas mit den Computern ist, Technik, immer erst den Timmy ansprechen. Ja, und vielleicht noch zur Information für die, die es nicht wissen. Man kann natürlich auch mit einem eigenen Laptop einfach ins WLAN reingehen und normale Internetsachen machen. Halt dann nicht da vielleicht im Lokalnetz, weiß ich nicht, aber also normales Surfen und so auf Wiki-Seiten und so zugreifen, das geht dann halt auch mit eigenen Geräten. Darf ich mal kurz fragen, warum bisher immer so eine Welle gemacht worden ist, die Technik funktioniert nicht? Ich meine, man kann nur alles machen. Und letzten Endes brauchen wir zum Arbeiten in der Berti, wenn es nur ums Arbeiten geht, eigentlich nur ein Browser und das Mumble, oder? Naja, also wenn das Telefon nicht geht, man nicht angerufen werden kann, auch vom Bürger aus, ist das natürlich nicht so gut. Ne? Und das fand ich ja, aber außer dem Telefon. Aber es wurde ja auch gesagt, Jens, dass man mit den Rechnern nicht arbeiten kann. Jens, das Problem ist, dass du nirgendwo was abspeichern kannst, bis auf deine eigene Workstation. Das heißt, du hast keinen zentralen Zugriff, wo du sagen kannst, wie jetzt, ich habe hier eine Liste gemacht mit den Wahlkreisen, ich habe hier eine Liste gemacht mit den Verteilschlüsseln. So, jeder muss das immer wieder neu erstellen oder neu machen, weil keine Abspeicherungsmöglichkeit, jedenfalls nicht unter den derzeitigen Zugängen möglich ist. Ja, dann werden die ins Wiki gepackt, Workarounds und sowas, dann liegen die Dinger halt im Wiki und dann ist gut. Wir ja, aber hatten dafür auch damals auch immer einfach Pads und hatten da eine tolle Pad-Umgebung und haben dann einfach immer das Passwort für das Tagespad, je nachdem wofür es war, hatten wir ans Whiteboard geschrieben. Und wenn halt gefilmt wurde, konnte man das abkleben und so hatten auch echt nur die Leute Zugang, die vor Ort waren, also auch nicht Fremde. Das heißt, selbst wenn da mal eine Adresse drin stand, war das immer klar, dass nur Leute, die eine entsprechende hier, wie heißt diese Verordnung da gemacht haben, Datenschutzerklärung gemacht haben, da auch rein konnten. Deswegen aber eine Frage, die ich jetzt habe, da ja einige Leute hier sind, die jetzt auch schon längere Zeit mit in dem Team drin sind. Gibt es denn diese Sachen schon, diese Pads und sonstiges aus der Arbeit oder gab es eine Übergabe an den Vorstand? Nee, es gab keine Übergabe. Gibt's die noch? Das weiß ich nicht. Es gibt eine Pad-Umgebung, da müsste man halt dann gucken. So, aber das mit den Pads ist ja nur das geringste Problem. Das dauert 10 Minuten, dann ist das alles gemacht. Ja, so eine andere Frage. Wer hat die Zugänge zum Berti-Account? Also zu dem Berti-Request-Tracker und so weiter und so fort. Oh ja, das ist jetzt Berti-Request-Tracker Alex. Ich weiß nicht, Christina könnte es auch haben. Also ich weiß, dass Berti. Ich im Request-Tracker auch, glaube ich, von allen Zugang habe. Müsste ich mich mal kurz einloggen. Also das ist ja eigentlich ein Punkt, der weiter unten kommt noch, ne? Eben. Wir sind bei Kommunikationswege weiter unten. Es ging jetzt gerade nur um die Kennwörter von den Rechnern. Um nicht mehr und nicht weniger. Ach, ich mach mal in der Liste weiter. Einsatzliste. Vaku hat sich das Ganze aufgesetzt. Nochmal die Frage, findet irgendjemand so eine einfache Tabelle, wo jeder, der rudimentärste Wiki kann, sich eintragen kann, schlimm? Oder ich finde die schön, ich mag das. Also ich möchte nur dazu sagen, dass diese Liste damals ja eine Ergänzungsliste zu dem Hauptteam war, ne? Welche jetzt die von der G2A? Ja. Ja, darum geht's ja. Es geht ja darum, dass wir eine Tabelle brauchen, wo wir Leute von außen rufen können, kommt uns helfen. Darum geht's ja. Nee, das war die Liste, ich bin da. Nee, wir hatten einmal hatten halt diese Wiki-Seite mit diesem, was der Jens gerade sagte, so der Tabelle, die ziemlich einfach zu beschriften war. Und dann haben wir die halt auch rumgeschickt oder auf Twitter haben wir getwittert, tragt euch ein. Oder auch auf dem Parteitag haben wir gesagt, hier ist die Adresse, tragt euch ein. Und dann haben sich Leute eingetragen. Wir hatten halt damals Glück, dass die Essener, also halt, oft Zeit hatten und mitgemacht haben und wir hatten den Renarion, heißt der, ich weiß, Christian Degen. Genau. Der halt auch sehr oft da war und der ist sehr zuverlässig gewesen und ja, dann noch so ein paar Leute auch aus Köln und so kamen Leute und haben einfach mitgemacht und dann haben die sich da eingetragen, dann hast du halt gesehen, wer wann noch da war und ja, also das war damals halt so, dass ich immer da war, weil ich damals keinen Job hatte. Deswegen, da muss ich dem Frank recht geben, das war nur eine Ergänzungsliste. Das heißt, es war schon gewährleistet, dass die Bertie da auch auf ist und zusätzlich zu dem Team, was eh da war, konnten sich noch Leute eintragen. Ja, ich denke, das ist auch das, was wir brauchen, oder? Ja, darüber reden wir doch gerade. Wir haben doch gerade oben abgesprochen, wer von uns da ist, damit eine tägliche Besetzung gesetzt ist, zum Aufschließen, zur Ansprechpartner sein und dann brauchen wir jetzt nur Leute, die halt zusätzlich da sind. Also verstehe ich das jetzt auch die ganze Zeit. Es können natürlich auch Leute vorbeikommen, die nur spontan kommen. Du musst nicht in der Tabelle stehen, um vorbeikommen zu dürfen. Nein, aber sollen jetzt Leute wie Claudia, die regelmäßig da sind, sich da eintragen oder nicht? Nein. Okay. Es geht doch darum, Verantwortliche zu finden, die wirklich auch in jedem Fall da sind, wenn irgendwas ist. Also die sich da eintragen, die müssen für Sicherheit sorgen, dass sie da wirklich da sind oder eine Vertretung finden, dass die Bertie durchgehend besetzt ist. Darum geht's. Nee. Ich würde ja, beide. Vorschlagen, dass sich jeder einträgt, weil dann sieht man, ach, der ist da und das zieht auch wieder Leute an, die eh mal vorbeikommen wollten, mit dem und dem quatschen. Zumindest hatte ich das Gefühl, dass das damals in Essen so war. Ich war nämlich auch nur 2 Tage damals da und da haben dann sind einige so vorbeigekommen, aber auch viele, weil halt bestimmte Leute einfach da waren. Von mir aus können wir es auch machen, dass sich absolut jeder da einträgt. Halte ich für sinnvoll. Dann machen wir das so. Müssen wir ja nicht lange drüber diskutieren oder sowas. Gut, was aber immer noch nicht die Frage beantwortet, die ich schon zweimal gestellt habe. Haltet ihr eine Tabelle für gut, so wie sie da ist, oder wollen wir so einen Kalender haben? Ich persönlich halte eine Tabelle für einfacher und übersichtlicher. Tabelle. Dafür. Okay, dann wird's die Tabelle. Wir können ja die Bertie-Nummer dazu schreiben auf die Wiki-Seite für Leute, die kein Wiki benutzen können. Dann können sie anrufen und sagen, ich komme Mittwoch ab 15 Uhr und dann trag mich bitte da ein. Ja, ich mach da meine E-Mail-Adresse hin. Wenn du Probleme hast mit dem Eintrag, dann schick mir eine Mail. Genau. Also Leute, die nicht Wiki können, können E-Mail schreiben. Ja, haben die damals auch gemacht. Die haben einfach angerufen und haben gesagt, Ines, trägst du mich ein, hab ich dir eingetragen, fertig. Genau, so. Aber das ist halt dann, sobald jetzt das Telefon funktioniert, ne? Dann geht ja wirklich, also vermute ich zumindest alles über die Bertie. Und dann hast du halt die Telefonate auch sofort immer am richtigen Ort. Okay, haben wir das auch. Kommen wir zum nächsten Punkt. Aktuelle Projekte. Was läuft im Wahlkampf in NRW? Das eine ist der Piratenbus. Das macht der Harald echt selbsttätig und das läuft. Und da brauchen wir uns eigentlich kaum drum kümmern. Es wäre schön, wenn die Anwesenden dem Harald immer wieder anbieten, wenn sie Zeit haben, du, wo ist denn heute der Piratenbus, können wir euch irgendwie helfen? Der Harald ist ein Mensch, der, glaube ich, nie von sich kommen würde und sagen, bitte helft mir, aber ich würde mich freuen, wenn einfach Leute ihm zwischendurch Hilfe anbieten, weil der macht sich da schon ganz schön krumm, was die Orga dafür angeht und auch die Durchführung, weil er immer ständig da ist. Also denkt an Harald und bietet euch als Hilfe an. Ja, ich fahre mit dem Bus, ich habe ihm Unterstützung zugesagt, ab dem 1. September, da ist er ja gerade im Bergischen, fährt er da rum, da bin ich dann mit beim Bus dabei. Ja, super, prima. Ich versuche auch so oft, ich kann dabei zu sein. Das ist super. Nächstes, das Sommerfest ist am 1.9. als Orga stehen hier Ines, Paki und Jens. Ich habe jetzt heute schon mal kurz mit dem Frank darüber telefoniert, dass irgendwas so ein bisschen durcheinander gelaufen ist. Sollten natürlich die Düsseldorfer Piraten darüber informiert werden. Die Sonja hatte mich auch schon mal angefragt, da hatte ich sie bloß falsch verstanden, weil sie von dem Sommerfest auf der Ballonwiese gesprochen hat. Und die Wiese, wo das stattfindet, heißt im Düsseldorfer Slang Ballonwiese, was ich als Nicht-Düsseldorfer nicht wusste. Nichtsdestotrotz wäre es Jens? Ultra wichtig, die Düsseldorfer mit in diese Orga einzubinden. Deswegen, da Ines ja jetzt da ist. So, ja, kann sie denn jetzt was Konkretes sagen? Weil wir haben ja die Flora-Wiese, das ist nämlich da, wo das Grünenviertel und das Ökodorf ist, oder wir haben die Ballonwiese im Volksgarten. Nee, Floragarten. Ich habe den Floragarten. Also habe ich doch recht gehabt. Sehr schön. Ja? Steht auch in dem, hatte ich auch da euch zumindest rumgeschickt damals. Ist der Floragarten, Ecke, Bilker Allee und Kodenstraße, Palmstraße, Bachstraße. Dazwischen ist der Floragarten. Also doch nicht die Ballonwiese. Ich habe schon ein bisschen an ihr gezweifelt. Der Floragarten ist ein Park. Der Floragarten ist das Buga-Gelände. Auf dem Buga-Gelände ist der Teich. Nein, der Floragarten ist neben den Bilkerkaden. Der ist ein Block groß, genau. Ich wohne direkt daneben. Ich gucke jetzt genau da drauf. Steht auch in Wikipedia. Gut, also das heißt nicht Volkspark. Nein. Nee, im Floragarten, genau. Du kannst bei Wikipedia gucken, Frank, echt? Du kannst auch bei Google eingeben. Ja, nee, ist alles klar. Gut, und warum da? Auch Fragen. Warum nicht? Weil das ist doch total wurscht. Weil ich es den gemietet habe. Ja. Und gibt's denn jetzt da ein Pad drüber oder irgendwelche Infos, die man weitergeben kann? Das Pad gibt's dazu, das kann ich gerne gleich auch nochmal hier bereitstellen. Da steht halt drin, was da ungefähr gemacht werden soll. Und jetzt haben wir halt die Planung mittlerweile so weit, dass also wir haben den Garten, der Paki hat das mit dem Netzanschluss, wir haben die Hüpfburg und der Jens macht das mit den Getränken und der den Bierzeltischen. Und dann hatte ich auch an den Paki und den Jens oder am Vorstand geschickt, welche Bühne gemietet werden soll, also dass die jetzt quasi auch nur noch gemietet werden muss. Und also ich weiß nicht, wie weit da der Vertrag ist. Ich weiß nur, dass er mich nochmal angerufen hat und gesagt hat, wir kriegen 24 Quadratmeter Bühne statt 16, weil die andere ist halt irgendwie schon weg. Und jetzt brauchen wir halt noch Kinderschminken. Da hat sich leider bisher noch keiner gemeldet zum Aufruf. Ines, Entschuldigung, ich muss dich mal eben unterbrechen, weil ich muss jetzt auch dringend weg. Ja. Ich fänd's super, wenn du das Pad verlinken würdest. Schminke kann ich mich schon mal komplett direkt drum kümmern. Da haben wir nämlich jemanden in Düsseldorf, der das machen kann. Aber Pad verlinken und dann schaue ich da mal rein. Und das ist vielleicht die beste Art, das momentan zu kommunizieren, auch dann für die Düsseldorfer. Ja. Zeile 68, bitte. Was? Ich denke, Zeile 68 im Pad. Ich habe da schon Platz gemacht für den Pad-Link. Ah, okay. So, und ich muss jetzt zur AG Events. Da geht's um unseren nächsten Landesparteitag. Ich sag mal ciao. Tschüss. Ich lauf dir nach. Kurz nochmal, Ines, du wolltest mir noch einen Namen und einen Ansprechpartner geben, weil du sagtest, dass du da jemanden hättest wegen Getränken und Biertischen, mit dem ihr schon mal was gemacht habt. Nee, das war die Solzgen und die hatte dir da irgendwie eine Mail geschickt. Ich war da im CC. Hat sie nicht. Ich war im CC. Echt? Wann hat die Solzgen mir denn eine E-Mail geschickt? Ich kann gerne gucken. Ich habe die wahrscheinlich gelöscht, aber ich habe die auch gekriegt. Letzte Woche dann direkt. Guck ich nochmal. Schau mal, da stand auch drin, das wäre der gewesen, mit dem auch für das Sommerfest da oder dem Eröffnungsfest an der Anna Berti da zusammengearbeitet worden wäre. Der gleiche, ein Moment. Ja, ich guck gleich mal nach. Ansonsten hat der Typ, der die Bühne macht, die haben auch Biertische und so. Da, ich weiß jetzt nicht, müsste Paki vielleicht einmal kurz sagen, ob da der Vertrag ist mir untergegangen, ich habe sie gefunden. Ich habe den Vertrag soweit abgeschickt und ich muss aber noch das mit dieser mit der Stromanschluss da regeln. Da muss ich zur Stadt. Ja, also der Typ, der die Bühne da hat, der hat auf jeden Fall auch Bierzelttische. Hatte er schon mal so nebenbei erwähnt. Also wenn ihr den vielleicht fragt, vielleicht macht er einen guten Preis. Ja, mit Sicherheit. So teuer sind Biergarnituren auch nicht. Dann für die Würstchen habe ich nachgefragt bei den Yuppies und irgendwie Ich habe geschrieben, wir würden euch bitten, aber der Gabriel hat das irgendwie als, ich weiß nicht, als was er es verstanden hat, aber jetzt wird das bei denen in der Vorstandssitzung besprochen, ob man Interesse daran hätte, auf, ja, für die eigene Tasche dort Würstchen zu verkaufen. Warum man das nicht haben sollte, weiß ich jetzt noch nicht. Sonst würde das aber auch der Jamie alleine machen, wenn ihn jemand abholt, und ich könnte notfalls halt auch aus Köln abholen. Und die Piraten, die jungen Piraten in Münster haben auch gesagt, dass sie das wohl machen wollen. Da war die Solskin dran. Da müssten wir uns dann vielleicht nochmal erkundigen, vielleicht, dass das die Sasa machen kann. Achtet bitte darauf, wenn ihr mit denen spricht, dass ihr denen klar macht, dass die eine Hygieneschulung brauchen, ne? Gerade wenn die Würstchen verkaufen. Wenn keine Gewinnerzielungsabsicht da ist, brauchen die nicht. Sind wir nicht ein bisschen zu viel im Detail? Ja, du hast recht. Gut, sind sonst noch Fragen zu dem Sommerfest? Nur vielleicht festhalten, dass die sich darum kümmern, sich nochmal gesondert treffen, damit das gleich nicht auseinanderläuft, ohne dass nächster Fixpunkt festgelegt wurde? Das kriegen Ines, Jens und Paki hin. Braucht ihr danach Unterstützung? Ja, also ich bräuchte immer noch jemanden, der sich vielleicht um darum kümmert, mit den Musikpiraten in Kontakt zu treten für diese Liederbücher. Ich habe einen Karton voll, der verteilt werden kann, aber wäre halt schön, wenn ein paar mehr da wären und ja. Mit Bildungspiraten sich in Verbindung setzt. Ines? Gut, dann was will Frank jetzt? Ja, Frank? Ich sag ja, wenn die Düsseldorfer informiert werden, wir haben genügend Liederbücher, die wir verteilen können. Ja, du brauchst jetzt nicht jedes Mal sagen, wenn die Düsseldorfer informiert wären, wir sind gerade dabei, das zu tun. Ja, Moment, deswegen, ich sag ja. Also Ines, ich spreche die nochmal an, deswegen, ja? Danke. Okay, also die Düsseldorfer haben Liederbücher, das wäre total super. Dann kommunizier doch bitte der Ines per E-Mail, Frank, wie viele Liederbücher die Düsseldorfer haben zum Verteilen. Das wäre super. Magst du das machen? Ja. Danke. Ja, als nächstes, also sind wir durch mit Sommerfest, dann hätte ich noch eine neue Aktion. Eine neue Aktion noch? Ja, also auch also weitere Aktion, die ich erklären könnte. Ja. Thomas? Ja, also wir planen gerade ein BGE-Event in NRW. Das ist jetzt ultra frisch. Wir hatten es ursprünglich in Berlin geplant und dann war ein Riesenfu und Gedönse, brauche ich jetzt nicht alles hier breitreten. Auf jeden Fall sind wir gerade dabei, ein großes BGE-Event in NRW zu planen. Unsere Planung, ob die realistisch sind, betreffen Schiff, Rhein, Vorführung, viel Raum für alle möglichen Leute und sobald das wird, Donnerstag setzen wir uns Olaf Wegner und meine Wenigkeit an die Planung ran. Die Kohle spenden wir wahrscheinlich zusammen, also dass gar nicht den Landesverband betrifft, je nachdem. Und dann sagen wir euch Bescheid, weil wir natürlich dann auch Spitzenkandidaten etc. alles einbinden, ne? Da gibt es schon ein Event, doch. Also da war doch letztens in der Vorstandssitzung. Das in Bielefeld ist abgesagt. Ach so. Bielefeld ist abgesagt? Dann muss ich das Bielefeld auch ist abgesagt. Thomas? Entschuldigung. Thomas, hast du gerade gesagt, mit Schiff über den Rhein? Ja, wir hatten also die Planung ist irgendwie entweder so ein Containerschiff oder so ein Dingens zu nehmen und das auf dem Schiff zu präsentieren, weil also wir wollen für gute Bilder sorgen und wir werden halt assoziiert immer mit Schiffe, Piraten, bla bla bla. Und auf dem was wollen wir verkaufen? Also wir wollen erstmal einmal gute Bilder haben und wir wollen halt BGE, der Fahrplan zum BGE, sogar Zahlen das erste Mal nennen etc. Und wenn es klappt und wenn das zeitlich alles hinhaut, weil wir sind alle voll, ist eventuell Bubern sogar dabei und alles Mögliche. Super Idee, sprich doch mal mit den Rhein-Sieg-Piraten, die hatten schon ein Schiff besorgt für eine Aktion, die dann aber abgesagt wurde. Kannst du mir dann einen Kontakt verschaffen? Ich schicke dir gleich einen per DM. Supi. Das ist total geil. Gut. Dankeschön, Thomas, für die Infos. Dann haben wir noch die Vortragsreihe Stoppt die Totalüberwachung. Die wird von Sasa in erster Linie betreut. Das ist eine Vortragsreihe aus 3 Teilen, die man über Sasa quasi für Stammtische buchen kann. Das läuft auch, da sind diverse gebucht. Ich selber bin morgen in Aalen und nächste Woche in Telgte und halte da einen Vortrag. Und das wird vor Ort auch immer gut angenommen. Da werden wir jetzt keinen zusätzlichen Orga-Aufwand für das Berti-Team haben. Das läuft einfach. Die Sasa hatte mich gebeten, dass ich das in die Reihe mit einbinde, Piraten klären auf, damit die, weil sie den Namen so catchy fand. Und dass ich da nochmal eine Mail vorbereite, in der ihr das dann quasi auch mit verlinken könnt. Und halt auch das, was Mel jetzt macht in Essen und was der Thomas Weyers dann auch machen soll. Und der Dr. Bob hatte sich da auch schon mal zu Europa, glaube ich, angeboten. Dann könnte man das quasi so nochmal als einen großen Mailaufruf und als PM auch nochmal rausschicken. Ja, wobei mein Hinweis, da wäre überorganisiert das nicht. Das klingt für mich zum Teil alles so ein bisschen overdone. Ja, jeder möchte Vorträge machen, sammelt die. Wichtig ist es jetzt, Stammtische dafür zu finden und die Leute rauszuschicken. Das ist das eigentlich Wichtige. Ja, alles das andere, soll ja nochmal Presse noch generieren für euch daher, dass das nur nochmal bekannt gemacht wird, dieser Piratenklären-Aufbildungsauftrag, bla bla. Okay. An der eurer Orga ändert sich da nichts. Darf ich da noch mal was anmerken? Klar. Ich finde, diese Vortragsreihe ist eine fantastische Idee, weil wir sind permanent händeringend auf der Suche, um unsere, ich sag mal, Stammtische was aufzupimpen, dass wir da Vorträge und sowas haben. Ich finde die Kommunikation bisher nur suboptimal, weil das nicht an die Kreise durchgedrungen ist, richtig. Was genau das ist, was da das Angebot ist, dass sich Referenten melden könnten. Also vielleicht nicht so sehr intern auf der Ebene der Referenten und der Wahlkampforga kommunizieren, sondern damit auch zu den Leuten gehen und anbieten und nachfragen. Wir können anbieten, dass das, es gibt da eine Wiki-Seite zu, die könnten wir dafür nutzen. Da hatte sich damals der Robert als einziger, glaube ich, eingetragen. Da könnten wir einfach alle mit entsprechendem Kontakt nochmal nachtragen. Und dann kann da jeder Stammtisch, also es kann dann über die NRW-Info nochmal gejagt werden oder das erste Mal, ich weiß nicht, ob das damals gemacht wurde. Und dann kann man halt direkt sehen, welcher Kandidat oder über welches Thema was machen kann oder will. Und dann steht da ein Kontakt, dann kann jeder Stammtisch sofort anrufen und sagen, hey, kommst du vorbei, Dienstag um 18 Uhr oder so. Und damit wäre dann halt der kürzeste Weg damit gewählt. Also ohne viel Orga dazwischen könnte man direkt Kontakt aufnehmen mit dem, der kommen soll. Und das Gleiche macht der Daniel Düngel im Übrigen auch für Rent a Parliamentarian. Also der hat dafür gibt es, glaube ich, auch so eine Seite, die er angelegt hat. Dann kann man das vielleicht nochmal zusammen auf der NRW-Info einmal rumschicken. Ja, finde ich nicht nur einmal. Also ich sag mal, von dieser Vortragsreihe, jetzt von der allgemeinen, nicht von der speziellen Studiumsteuerung, höre ich gerade zum ersten Mal und ich lese eigentlich alle Mailinglisten. Vielleicht ist mir das einmal durchgegangen, aber die Außenwerbung für solche Sachen muss drastisch erhöht werden, in meinen Augen. Du hast recht, Bernd. Also tatsächlich sprecht ihr mir aus dem Herzen. Und mit Außenwerbung meine ich, also wie ich mir das vorstelle, wie ich es am liebsten hätte und wie es bis jetzt eigentlich auch super funktioniert, überall da, wo wir wirklich sind. Was wir brauchen, ist die Kommunikation zu den Stammtischen. Das und das könnt ihr buchen, was möchtet ihr haben? Dann sagt man denen, wenn die sagen, das und das möchten wir haben, okay, am so und so vielten kommt der Referent zu euch und um die Presse kümmern sich die Leute lokal. Ja. Frank, du versuchst schon ganz lang was zu sagen, entschuldige. Ich möchte auch nochmal dran erinnern, dass wir eigentlich, da wir ja eigentlich das für die Bürger machen und nicht für Piraten, um uns selbst zu bilden, eigentlich eine Pico haben, die das nur, wenn sie auf den kommunalen Bezug, also für die Stadtbürger oder sonst was, das Ding richtig nach vorne pushen könnten. Auch noch vor dem Wahlkampf. Da steht dann zwar nicht Piraten wählen mehr drauf, aber normalerweise dafür sind die Dinger nämlich normalerweise da. Wie schütze ich mich? Wie kann man sich kommunizieren? Und so weiter und so fort. Ja, ich weiß, aber hier geht's gerade um was anderes, finde ich. Also hier geht's um Infoveranstaltungen, um im Wahlkampf unsere Themen rauszupushen. Die habe ich versucht, auch über die Direktkandidatenliste mitzuteilen an die Direktkandidaten. Das ging einigermaßen, diese Vortragsreihe und so, das habe ich immer rübergezogen dann. Maja? Also es gibt ja auch eine Reihe Veranstaltungen. Ja, Hallo, ich sag was. Was ist? Es gibt ja auch eine Reihe Veranstaltungen, wo sich die Menschen selber Referenten gesucht haben, sollen die sich dann da auch eintragen und dass es dann irgendwie kommuniziert wird oder sind die dann da raus? Also das war mir bis jetzt noch nicht so ganz klar, weil bei unserer letzten Krypto-Party habe ich mich dazu eingetragen, aber ich habe nicht mitgekriegt, dass es irgendwie noch kommuniziert wurde. Beides ist in Ordnung. Also das ist mir jetzt irgendwie ein bisschen unklar. Ich denke, beides ist in Ordnung. Man kann sowohl lokal vor Ort so ein Ding machen. Wichtig ist nur, dass solche Veranstaltungen stattfinden, ja. Das ist das einzig Wichtige. Wenn wir eine Basis haben und man selber noch woanders Vorträge halten möchte, kann man die da einfach anbieten. Ich habe Maya auch nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt, gerade eben. Ja, egal. Nee, sag mal. Ja, jetzt zum Beispiel bei unserer letzten Krypto-Party hatte ich mich dann da auch ins Pad eingetragen, obwohl wir das alles selber organisiert hatten, weil das irgendwie noch nach außen oder an die Presse kommuniziert werden sollte übers Land, habe jetzt aber nicht mitbekommen, dass das irgendwie passiert wäre. Also insofern ist das ja dann... Doch. Also ist das denn passiert? Ja, weil NRW ich habe nichts davon mitgekriegt. NRW Info kam kürzlich eine Mail raus, da wurden die ganzen Veranstaltungen aufgelistet. Also, das hat schon seinen Sinn gehabt, dass ihr da... Da war die nicht bei, da war die nämlich schon vorbei. Ja, dann ist... Nein, ja, das war danach. Nee, aber das war schon davor, weil mir Sasa dann gesagt hatte, das würde nochmal irgendwie an die NRW-Presse oder über die Presse kommuniziert. Also, weil sonst ist es ja alles auch relativ sinnlos, sich da noch groß einzutragen, wenn man es eh zusammen hat halt. Ja, ich weiß nicht, wer jetzt diese Liste zusammengestellt hat, aber das ist schon nicht schlecht, wenn diese Veranstaltungen mitgeteilt werden, dann kann auch die AGÖA oder wer die Liste herstellt und auch weiter kommuniziert, daraus sich dann selbst was zusammenstellen, was sie vielleicht gerne kommunizieren möchten. Und wenn da jetzt eine Veranstaltung mit mal nicht dabei war, aber es ist immer noch besser, wenn die irgendwie 20 Veranstaltungen sehen oder mehr, die halt stattgefunden haben, mit denen sie wiederum überregional Werbung machen können und Presse machen können, als wenn sie jetzt keine einzige haben. Ich denke auch nicht, dass jede einzelne dieser Veranstaltungen... Nein, der Woche wurde ja nur die Düsseldorfer, egal. Ich denke nicht, dass es Sinn macht, sämtliche Veranstaltungen immer wieder über die Landespresse rauszuhauen, weil das ist ja wirr, denn dann hauen wir jeden Tag irgendwie eine Veranstaltung raus. Ich denke, die Pressearbeit für die einzelnen Veranstaltungen sollte wirklich lokal laufen, weil man holt ja auch nicht überregional Besucher dahin, sondern aus dieser Stadt. Ja, aber die ergänzen AGÖA das. Ja, das gebeten, ist klar. Aber die AGÖA hat darum gebeten, dass diese Veranstaltungen eingetragen werden. Das wurde auch getan. In einem Wiki wurde das eingetragen und die AGÖA hat daraus dann auch eine Liste erstellt von Sachen und ist damit auch an die Presse getreten, soweit ich richtig informiert bin. Und wenn die AGÖA das gerne so hat, dann würde ich das auch so weiterlassen. Warum denn nicht, wenn die damit Presse machen können? Ja, eben. Also einfach eintragen und gut ist. Genau. Falls noch andere Vorträge benötigt werden. Also erstens einmal habe ich ein sehr breites Netzwerk an BGE-Referenten, was ich vermitteln kann. Zweitens einmal kann ich auch selber dahin fahren. Und drittens einmal bin ich für alle Schandtaten offen. Ich kann auch zur Not über Arzneimittelsicherheit oder über Dampfer und Co. irgendwas reden. Ne? Also das ist, bin auch in diesen Themen. Okay. Melde dich. Trag dich auf die Wiki-Seite doch dann schon mal ein. Verlinkst du die Wiki-Seite einmal im Pad? Die Berti-Seite? Genau die Seite. Nein, nicht die Berti-Seite, ja, sondern die Seite, wo man die Vorträge hat. Moment. Die Vortragsreihenseite. Bitte einfach ins Pad reinpacken. Ich würde da jetzt auch nicht so sehr in die Tiefe gehen. Wichtig ist, Ansprechpartner für diese Vortragsreihe sind Ines und Sasa. Alles klar. Sagt ihr mir nur mal kurz, in welcher Zeile das Pad, die Wiki-Seite verlinkt ist. Ich bin gerade ein bisschen blind auf den Augen. Ich pack das gleich hier rein. Die ist noch gar nicht verlinkt. Es wird irgendwie... Nee, pack's bitte ins Pad. Zeile... Irgendwo um die Zeile 70 wird's dann reinkommen. Da steht nämlich auch noch die Vortragsreihe von Mel zum Thema Steuer und Finanzen, die sie auch noch rufen kann. Weitere Aktion ist zum einen in Dortmund jetzt am Samstag die große Demo am 24.8. und vom 23. bis zum 25.8. die Gamescom in Köln. Wichtig bei beiden Veranstaltungen, wir brauchen dann Leute. Was bitte? Die Gamescom geht für Besucher erst am 22. los. Am 21. sind nur Messebesucher, also Fachbesucher, und deswegen machen wir an dem Tag dort nichts. Okay. Wir brauchen vom 22. bis 25. Leute in Köln, die Flyer verteilen. Bitte meldet euch beim Andreas Graf oder Wintermuth. Nein, beim Wirkungstreffer. Beim Wirkungstreffer. Sehr schön, dass ihr beide da seid. Meldet euch beim Wirkungstreffer, wenn ihr helfen wollt, Flyer zu verteilen, und nehmt diese Erkenntnis mit und verteilt sie auf Facebook, Twitter, E-Mail-Listen, Lokalen, wie auch immer. Behaltet diese Info bitte nicht vor euch, sondern teilt sie weiter. Da sind wir schon fleißig mit dabei. Ist bundesweit jetzt per Mail informiert über Twitter. Ist noch ein bisschen dünn am Sonntag. Wir sind ganz zuversichtlich, dass wir alle Ausgänge bespaßt bekommen und auch den Infostand, den wir dann als viertägige Demonstration und Mahnwache von den Kölnern angemeldet wird. Wir bräuchten halt nur noch Sonntag, Leute. Da ist es noch dünn. Okay, also für Sonntag werden noch Leute benötigt. Nächster Punkt, Wahlparty-Orga. Das haben bis jetzt Vaku, Frank Herrmann und ich übernommen. Bisher ist es geplant, die Wahlparty im Zack zu machen. Dazu eine kleine Bitte. Der Paki hat dazu eine Pledge gestartet für die Zack-Wahlparty. Die Beteiligung ist übersichtlich. Zu Pledges kommen wir nachher nochmal. Bitte, wenn ihr seht, dass so eine Pledge ist, selbst wenn ihr nicht dran teilnehmt, wenn ihr irgendwie auf Twitter seht, dass für eine Pledge-Werbung gemacht wird, retweeten, verteilen. Sharing is caring. Wir brauchen Spenden. Dringend. Dazu mal, mal eine Frage, wenn ich das jetzt mal mit den Bayern oder anderen Landesverbänden vergleiche, die stellen normalerweise für die Homepages, weil wir ja auch so eine Multi-Instanz haben, die entsprechenden Banner auf der rechten Seite, wo du dann auch direkt in den Spendenseiten dann halt landest. Ist sowas geplant bei uns? Ja, da war der Paki dran irgendwie, ne? Weil dann kann nämlich jeder Kreisverband auf seinen Seiten das machen. Dann landen die Leute, wenn die dann halt mal anklicken. Dann können auch Externe das klicken, als wie immer nur diese Twitter und Sonstiges. Paki, wolltet ihr nicht eine Spendenseite machen? Und wie ist da der Stand? Ja, der X-Pack hat das gestern oder vorgestern bei uns den Trecker geschickt. Ich habe denen jetzt das Go gegeben. Die Seite ist soweit, die steht soweit. Ich suche mal gerade den Link raus. Moment. Es ist total einfach. Es ist nämlich eine Subdomain. spende.piratenpartei-nrw.de. Super. Wann geht die online? Die ist schon online. Die ist schon online. Ja, die brauchen nur noch ein, also der Umlauf ist gerade am Laufen bei uns im Trecker, dass wir quasi da Wörter, Sprachzentrum, sprich mit mir. Dass wir die Freigabe erteilen. Ja, genau, Dankeschön, Freigabe oder wie nennt man das noch, dass wir das halt vorstrecken in dem Sinne. Alles klar, also Spendenseite startet. Genau, das ist ansonsten bisher aktuell. Ansonsten laufen aber schon Pledges. Es gibt zum einen die Pledge von Paki zur Wahlparty, zum anderen habe ich eine Pledge gestartet, die eine allgemeine Wahlkampf-Pledge ist, und es gibt die für Großplakate, die der Dummfilm gestartet hat. Ja, das ist die für Großplakate. Ja, das hat Dummfilm angestoßen. Ich weiß nicht gut, warum der jetzt nicht mehr da ist. Aber, der hatte technische Probleme, deswegen ist er weg. Der hat das mit angestoßen, mit dem X-Pack zusammen und mir. Wir haben das irgendwie in kürzester Zeit jetzt hochgezogen. Und da sollen natürlich dann noch andere Pledges drauf. Bisher ist da noch nichts geplant, weil ich einfach jetzt mit dem Berti-Kram beschäftigt war. Aber wir sind dran. Ich habe dem Thomas jetzt gerade per SMS angeboten, dass er hier sein Proxy sein könnte, wenn er will. Ich weiß nicht, ob er sich da noch meldet. Darf ich dazu auch noch was? Ist nicht so Kernthema gerade, aber zu den Pledges mit den Großplakaten, auch schöne Idee, super. Was auch ungemein helfen würde, wenn wir vielleicht das nächste Mal eine Pledge für Dreiecksständer für Plakate machen. Weil das würde, haben wir auch jetzt beim Plakatieren hier gemerkt, ungemein helfen. Und die Dinger sind auch schweineteuer. Grundsätzlich ja. ist nun nicht jetzt mehr ein Thema für bis 22., oder? Nee, ich wollte es jetzt nur mal in den Raum werfen. Also wir planen jetzt im Rhein-Erft-Kreis, wo wir Dreiecksständer besorgen, auch mit Pledges. Wir sind auch an Unternehmen dran, die uns das sponsoren sollen. Bernd Jan Notter ist da auf 180 unterwegs und überall am Suchen. Okay. Vielleicht nächstes Mal die Pledges nicht auf Großplakate, sondern Dreiecksständer. Das würde, glaube ich, echt wesentlich mehr helfen und die Dinger können wir auch behalten danach. Ja, also mit den Dreieckständern hat er halt keiner gerechnet. Ne? Es gibt nur drei Kreise in NRW, die diese Dreieckständer brauchen. Sonst hast du diese Auflage nicht für die Genehmigung. Von daher, ich hatte da bisher vorher noch nie davon gehört. Echt? Das wusste ich überhaupt nicht. Dreieckständer dürfen überall gestellt werden. Nein, aber es gibt drei Kreise, bei denen du die stellen musst und nichts anderes darfst. Ja, ist richtig. Ach so. Insofern ist es egal, was man überall darf. Es geht darum, wo wir müssen und definitiv welche brauchen. Weiß noch jemand von Events, die Solsken angestoßen hat, die hier noch nicht drinstehen? Ja, also ich nicht. Ich auch nicht. Hat jemand Zugriff auf die Pad-Umgebung von der Bertie? Vielleicht steht da noch was drin. Ja, habe ich. Wir können ja mal gucken, ob wir da was finden und dann eventuell in diesem Pad hier ergänzen. Also es gab mal diese Überlegung, dass wir das mit dem Video machen wollten. Ne? Also nicht Wahlkampfvideo, sondern ne? Make your own video und so. Aber da fehlten halt die Leute. Also wenn jetzt viele Leute mitmachen wollen und sich zwei da auch auskennen oder einer und bereit erklärt, das zu schneiden, dann könnte man das wiederbeleben. Apropos schneiden und mit Video auskennen. Hey. Ich habe mich für den Job schon längst angeboten, da ist nie jemand auf mich zugekommen, nachdem ich mich angeboten habe. Wahlkampfporno. Ja, ich bin auch für ein Wahlkampfporno. Ja, also es geht darum, dass die Leute halt verrückte Videos einschicken können. Das wäre halt sinnvoll, dass man am Anfang einmal ein Video auch dreht, wo halt irgendwas Verrücktes passiert. Also von mir aus mit den Abgeordneten, mit dem Vorstand oder wer auch immer gerade zur Verfügung steht in der Berti oder sonst wo, der irgendwelche wilden Sachen macht und dass dann jemand halt sagt so, hey, ne, ihr könnt das auch, sei frei, sei Pirat, sei wild oder was auch immer und das schicken kann. Sowas wäre schön. Treffen wir sowieso Samstag? Ja. Und dann können wir das sowieso dann am Samstag machen. Da muss ja nicht mal, da haben wir Vorstand mit bei, da haben wir Abgeordnete und Kandidaten mit bei und da machen wir einfach einen Blödsinn und läuft doch. Bernd, nimm einfach Archivbilder. Der Jens hat doch schon mal MC Hammer getanzt. Das reicht. Da gibt's kein Video von. Doch, natürlich gibt's da ein Video von. Ihr seid so scheiße. Hallo? Ja gut, der Bernd war da. Ich hab da, glaube ich, auch ein Video. Von mir gibt's auch eins, Jens. Also ich hab von der vom Sommerfest. Nee, auf dem Sommerfest habe ich was anderes getanzt. Egal, wir wollen hier nicht über meine Tanzerfahrungen sprechen. Also ich habe da jetzt die Sachen, die Pads, die in der Berti-Instanz sind, wenn ihr einverstanden seid, lösche ich die wieder, weil da nichts ist drin. Ne? Ja, das und sieht so aus, da ist... Genau, und der Thomas hat mir gerade mitgeteilt, also erstmal ist es keine Großplakat-Pledge, sondern eine Spende. Und der X-Pack weiß da wohl sogar mehr als der Thomas. Okay. Aber es handelt sich ja um die Spendenseite, insofern haben wir die Info. Vielen Dank. Kommunikationswege ist der nächste Punkt. Da gibt's zum einen die Telefonanlage, wo es morgen den Termin gibt. Dann gibt es den Berti-Twitter-Account, den wir haben. Wer hat dazu die Zugänge? Ines, weißt du, wer die Zugänge zum Berti-Twitter-Account hat? Nee, ich hab die auch nicht. Ich kann mal den Dummfilm fragen. Ja, der macht das aber lange nicht mehr. Und danach hat das der Rupert Rutkowski gemacht. Und der macht das aber auch nicht mehr. Ich denke mal, dass der Dummfilm das weiß. Okay, dann fragen wir den Dummfilm. Andreas dazu. Ist doch gerade reingekommen, Andreas Mertens. Ganz kurz, der Robert, ich könnte mir vorstellen, dass er das sogar wieder machen würde. Der hat das aus Gründen gemacht, die sich ja jetzt gewissermaßen mit in Luft aufgelöst haben. Und da der Bernd ja jetzt auch einiges anderes noch zu tun hat und da vorher ja auch verhältnismäßig aktiv war, wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann kann ich mir vorstellen, dass der Robert sich da wieder reinhängen würde. Ich frag den mal. Der ist jetzt natürlich gerade im Urlaub. Könnte natürlich auch jemand dann vor Ort machen, ne, der sich sowieso oft in der Berti befindet. Weil eigentlich ist das ja der Sinn dieses Twitter-Accounts, dass da Nachrichten rausgegeben werden können, die Bertie betreffen. Eben. Gut, however, wir brauchen einen Zugang zum Bertie-Twitter-Account und wir reden nochmal mit dem Daniel-San wegen Zugang zur Tracker-Queue. Aber das geht ja im Normalfall immer relativ fix, wenn man schon generell einen Tracker-Zugang hat, da eine zusätzliche Queue freizuschalten, geht ja relativ schnell. Gut. Ich würde vorschlagen an der Stelle, dass die Leute, die wirklich jetzt die Bertie besetzen, da mal ihre Telefonnummern eintragen. Für den Fall, dass man irgendwas wissen muss, weil ich denke mal, dass die Leute, die da aktiv vor Ort sind, die Infos am ehesten haben. Tretet mich jeden Abend eine kurze Audioaufnahme von den wichtigen neuen Dingen und auf dem Krähennest raushauen? Jeden Abend? Könnt ihr ja gerne vertonen. Da müsste sich jemand den Hut für aufsetzen, der das macht, Bernd. Du kennst das. Wenn du das jetzt in das Pad schreibst, das geht unter. Wir müssen irgendwie Hüte verteilen. Wir müssen auch noch darüber reden, wer quasi wer sich den Chefhut aufsetzt, damit irgendwie freitags um 19 Uhr das wöchentliche Wahlkampfmumble gemacht wird. So, ich würde das ganz gerne. Ich weiß, Hierarchien sind nicht so Piratens Dinge, aber Hut aufsetzen muss sein da. Von daher, wenn du das machen willst, würde ich sagen, mach's einfach. Also Piratix Mandat und so. Noch weiter unten, ne? WWKM. Ich weiß. Nur weil er gerade sagte. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt hinwollen, aber ich hatte halt die Idee, das ins Regiomumble einzupflegen und das Regiomumble öfter zu machen, wenn die Maya das machen würde. Wenn das nicht gewollt ist, kann ich das auch machen. Habe ich letztes Mal auch gemacht, als die Soulskin. Ja, wie auch immer, auf jeden Fall bin ich da eingesprungen. Das ging ganz gut. Hast du da noch Zeit zu bei dem ganzen Kram, den du schon machst? Direktkandidatenbetreuung läuft eigentlich frag von selbst. Mich doch mal. Du bist da. Hallo Maya. Ja, lassen Maya. Wir das. Oh Maya. Ja, schon die ganze Zeit. Hör auf zu sicken. Natürlich. Mann. Hallo? Ja, du bist auch ein bisschen verzögert. Die Sachen später so. Mit. So Maya, wäre das okay für dich? Ja, oder? mein Internet ist zu langsam. Sag ich doch. Ich werde es nicht einmal die Woche schaffen, glaube ich. Alle zwei Wochen kann ich das gerne machen, aber vielleicht können wir uns da abwechseln. Ja, können wir machen. Also mit Direktkandidatenbetreuung, es läuft von selbst inzwischen weitgehend. Also ich muss manchmal noch Sachen machen, so wenn irgendwie so Internetseiten halt Direktkandidaten haben wollen von uns. Aber sonst läuft das ganz gut inzwischen. Ich könnte den Direktkandidaten auch noch mitteilen, dass sie selbst auf die Bundesdirektkandidatenliste gucken sollen, da selber Sachen runterziehen sollen. Also ich habe noch ein bisschen Puffer. Ich kann noch was machen. Cool. Also ja, ich habe jetzt noch anderthalb Wochen zu arbeiten, dann habe ich auch Urlaub, dann kann ich mehr machen. Und vielleicht können wir uns da ja einmal zusammen irgendwie da hinsetzen oder vorher bequatschen, wie wir das machen. Aber ich wäre dabei. Okay, dann sollten wir das vorm Freitag klären und am Freitag nochmal normal auf jeden Fall WWKM machen und dann am Freitag halt sagen, wie wir da weiter vorgehen. Das heißt, bis Freitag sollten wir uns entscheiden, was wir da weiter machen wollen. Also es ist ja letzten Endes kein... Vielleicht können wir irgendwie Donnerstag vor der Vorstandssitzung mal eben telefonieren. Okay. Ich finde, es ist letzten Endes kein großer Unterschied, ob wir jeden Freitag das WWKM machen und das stärker bewerben oder ob wir jetzt das Regio-Mumble plötzlich wöchentlich machen. Da sehe ich jetzt keinen Unterschied. Genau, kein Unterschied, aber Regio-Mumble ist halt noch ein bisschen bekannter und Maya macht das sowieso. Also so habe ich jetzt gedacht, aber wenn Maya schon so viel zu tun hat und das dann nicht schafft oder aus anderen Gründen, dann machen wir es halt anders. Also. Aber die Intention des Regio-Mumble ist aber eigentlich was anderes. Wollen wir das einfach uns da nochmal überraschen? Ja, können wir machen. Intention, tut mir leid, mein Wahlkampf. Internet ist hier sehr langsam. Okay, also wir sprechen nochmal, Maya. Ich halte mich darauf. Gute Idee. Was denn, Angst? Total. Zu eurer Info, Soisken schrieb mich gerade an, die hat mir das Passwort vom Twitter-Account gegeben und ich weiß nicht, ob sie jetzt hier mithört oder von wem sie die Info hat, dass wir darüber gesprochen haben, aber ich fände es toll, wenn sie sich zu Wort melden würde. Ansonsten ist das wohl ein Gerücht, was sich hartnäckig hält, dass sie den Rupert da so rausgekickt hat. Das war wohl nicht so. Es wäre schön, wenn ihr das Gerücht vielleicht einfach in der Tonne versenkt. Wer das war, weiß ich jetzt allerdings auch nicht, aber ja. Wenn du da bist, Solsken, dann melde dich doch kurz, dass du uns das irgendwie kurz noch aufklärst. Ich habe jedenfalls jetzt den Zugang zum Berti-Twitter-Account. Super. Gut, wir sind fast durch für heute. Betreuung der Listenkandidaten. Inwiefern muss da was gemacht werden? Wir haben Listenkandidaten hier. Was muss getan werden? Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, da steht, hat Solsken gemacht. Ich weiß nicht, was sie da gemacht hat. Da ist, glaube ich, auch Sasa und Britta, ne, mit involviert. Ich glaube, du kannst da was zu sagen, Britta. Ja, nicht weniger, sondern eher Sasa. Was für uns total toll wäre, was bis jetzt irgendwie leider nicht so gut funktioniert hat, wäre, wenn wir irgendwie eine Übersicht hätten, bei welcher Veranstaltung welche Listenkandidaten sind. Das macht es uns, wenn wir irgendwelche PMs schreiben müssen oder wenn wir Anfragen haben von der Presse, wesentlich leichter, direkt zu sagen, wir haben die und die Veranstaltung und da ist der und der Listenkandidat. Das macht es für die Presse immer noch mal gleich interessanter und da wird halt auch nachgefragt. Das wäre ganz schön, wenn das hinzubekommen wäre. Das hat bis jetzt leider irgendwie nicht so richtig funktioniert. Das wäre ganz prima. Ansonsten, denke ich, macht Sasa da, glaube ich, eh schon relativ viel, dass sie da Terminkoordination und so weiter macht, grundsätzlich für die Kandidaten. Die Kandidaten machen ja eigentlich den Großteil von so kleineren Sachen halt auch eben einfach selber. Da wäre ganz schön, wenn wir das irgendwie noch irgendwo sammeln könnten, dass wir wissen, wann die wo sind. Das wäre vielleicht für die Listenkandidaten aber nicht schlecht, wenn wir denen anbieten, wie sie uns das denn übermitteln sollen. Ja, soweit ich weiß, hat Sasa auch keinen Zugang zur Listen-Mailing-Liste. Also btw-liste@piratenpartei-nrw.de. Ich weiß nicht, wer da einen Zugang hat zu der Mailingliste. Das wäre natürlich das Hauptkommunikationsmittel. Ich guck mal gerade, warte. Über eine Mailingliste. Der Graf möchte gerade was sagen, der nämlich Listenkandidat ist. Vielleicht kann er uns erhellen. Die Sasa reißt sich ja im Moment, wie bekanntermaßen gerade gesagt wurde, alle Gliedmaßen aus, um uns gut zu koordinieren. Wir fühlen uns auch weitestgehend gut aufgehoben bei der Sasa. Ich habe der Solsken vor 3 oder 4 Wochen Zugang zu meinem Google-Kalender gegeben. Dachte eigentlich, dass das damit abgehakt wird und dass das irgendwie in der Berti auch zusammengeführt werden würde. Aber eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung, also haben wir nicht gehabt. Viele machen bei uns ihre kleinen Sachen so für sich vor Ort, weil wir ja nicht von überregionaler Presse gezielt angetextet werden. Mel ist nochmal ein Sonderfall, da weiß ich nicht, wie es gerade aussieht. Sie war ja vorhin einmal kurz hier im Mumble. Da müssen wir mal Kontakt mit ihr aufnehmen, falls es jetzt doch eine Kandidatenbetreuung für die heiße Phase geben soll. Ansonsten, wie gesagt, Sasa ist als Schnittstelle da, hat aber, wie gesagt, auch Probleme, was den Zugang zu der Liste angeht. Fragt mich aber jetzt gerade nicht, wer da irgendwie der Moderator ist. Da bin ich auch gerade überfragt. Hat der Paki da schon geschrieben? Okay, das hilft relativ wenig weiter, denke ich, wenn da einfach über die Mailingliste das geschrieben wird. Also dann wäre mir wirklich lieber, wenn wir dann wirklich ein Pad hätten oder so, wo die Kandidaten sich dann eintragen können oder so. Weil wenn ich erst anfangen muss, über eine Mailingliste zu suchen, wann wo welcher Kandidat ist, ist das Mist. Nein, so war es auch nicht gedacht. So wie es bei den Direktkandidaten läuft, hatte ich mir gedacht, dass einer halt die Kommunikation oder ja quasi Proxy wieder ist, also dass der halt Zugriff hat auf die Mailingliste der Listenkandidaten, dort denen sagt, teilt uns eure Veranstaltung mit oder am besten sogar tragt die direkt in den Pad ein. So, aber diese Information muss ja an alle Listenkandidaten erfolgen und das lief jedenfalls beim Direktkandidaten über die Mailingliste. Das sind aber jetzt irgendwie auch gerade zwei verschiedene Sachen, über die ihr redet. Das eine ist der Wunsch der AGÖA, dass wir gerne Termine hätten und das andere ist, fühlen sich denn die Kandidaten weitestgehend betreut oder brauchen die noch etwas von der Berti? Ich kann jetzt nur für mich sprechen, so fies das auch klingt. Ich bin bisher ganz gut ohne Berti klargekommen, hab Kontakt gesucht, wenn ich ihn brauchte. Ich bin aber auch der am weitesten hinten von den sicheren Kandidaten ist. Ich glaube, Mel da ist nochmal eine ganz andere Situation gegeben. Vielleicht sollten wir die fragen, die weiter vorne sind in der Liste. Also das ist halt sinnvoll, soweit ich weiß, hat Mel sich mittlerweile selbst organisiert, weil sie keine Hilfe bekommen hat. Ja, korrekt. Also, die hatte mich auch darf mal angeschrieben, ich kurz auch mal was sagen? Danke. Danach ich. Also wenn wir, wenn das Telefon geklärt ist, übermorgen oder morgen, dann kann das ja auch zentral schön ablaufen. Dann sitzt ja da jeweils immer mindestens eine Person oder wahrscheinlich auch immer die drei gleichen von euch. Und dann kommen da die Telefonate, dann gibt's da das entsprechende Pad und dann kann man einfach, und dann sind auch die Google-Kalender deswegen so sinnvoll. Also gut, dass jetzt alle oder vielleicht einige schon einen haben. Und dann müsste es quasi nur noch eine Information an die AGÖA geben, wie man die jetzt, ob man da eine tägliche Mail schreibt, ob man irgendwie abends einmal schreibt, hallo, heute wurden für folgende Tage für die folgenden Leute Termine vereinbart, oder ob ihr direkt auf die Kalender einfach Zugriff haben wollt, müsste dann entschieden werden. Was die Direktkandidaten angeht, die ja selber sich organisieren, da dann das Gleiche, wenn da, wie Clay, glaube ich, gerade gesagt hat, so ein Proxy da wäre, der euch quasi abends einmal sagt oder von mir aus auch nur zweimal die Woche, dann und dann sind folgende Termine mit folgenden Kandidaten, dann hättet ihr ja die Info. Ja. Kann denn vielleicht, also ich würde da gerne nicht jetzt einfach darauf warten, dass das Telefon funktioniert, sondern Andreas, kannst du vielleicht, du bist ja auf dieser Liste, einfach mal eine E-Mail schicken und die Leute fragen, was sie vielleicht konkret noch von der Berti brauchen, wenn das jetzt ja auch, ich sag mal, eine andere Berti ist als vorher, ob es da Bedarf gibt oder so. Fände ich jetzt eine gute Idee. Ja, kann ich. Also so wie ich das sehe, sind da auch mehr als die Listenkandidaten drauf. Von daher müsste man, glaube ich, einfach nur einen der Admins mal anschreiben und dazu sagen, dass da die Leute aus der Berti, die Leute, die die Listenkandidaten betreuen, da auch wirklich Zugriff drauf bekommen. Dann wird das vieles erleichtern. Ich glaube, der Thomas Weyers hat da weitestgehenden Zugriff auch drauf. Als wir uns damals nach meiner Tagen im Sauerland in diese Grillhütte verzogen haben, haben wir gesagt, wir brauchen so etwas. Und dann hat der Alexander Reinsch und der Thomas Weyers, einer von den beiden, hat sich dann erstmal darum gekümmert und seitdem ist das, glaube ich, auch bei dem dann. Man könnte Thomas mal kurz fragen. Müssen wir im Zweifelsfall ja nicht jetzt klären. Wichtig ist bloß, dass es geklärt wird. Es muss ja nicht jetzt genau sein. Insofern passt das. Aber Thomas K. ist jetzt da falsch, oder? Es geht doch... Thomas Weyers, nicht Thomas. Nee, aber da ist ja die Liste von den Admins und da steht darunter Thomas K. Thomas K. ist doch kein Admin von der Infoliste. Nein, das hat der Küppi da hingeschrieben. Ja, dann das stimmt dann nicht. Kurze Frage, sorry, ich war gerade kurz abgelenkt. Ist inzwischen raus, wo und wen ich anfrage, wenn ich Listenkandidaten einladen will auf Infostände? Ja, das wäre genau sowas, ne? Das hat ja bis jetzt Solzken immer, oder das war Alex oder Solzken. Und deswegen, eine andere Frage, die ich jetzt aber habe, dieses Worst-Case-Szenario, das Telefon wird morgen nicht. Soll ich mich morgen mal darum kümmern, dass wir eine Standleitung als Ausfallsicherung haben mit einer Telefonnummer? Wir sind jetzt eigentlich gerade bei der Betreuung der Kandidaten. Eben, wir sind ja ganz woanders. Ja, lass doch die AG-Technik da erstmal machen, bitte, Frank. Ich habe das doch schon gesagt. Der Paki kümmert sich zusammen mit der AG-Technik darum, dass das Telefon funktioniert, aber es ist gut zu wissen, dass du die Möglichkeit hast, da eine Standleitung hinzukriegen und dann sprechen wir dich drauf an, wenn es nicht funktioniert. Danke für den Hinweis. Hier steht also gerade, dass die Melanie noch Leute braucht, die die PM schreiben. Ich weiß jetzt nicht, AGÖA oder Presse. Welche PM? Hier steht, Melanie braucht vor allem Hilfe am Baum, hier steht das, bei der Pressebetreuung. Die schreibt ihre PMs quasi selber. Das ist natürlich kontraproduktiv. Nee, also, da muss ich auch kurz einhaken, das stimmt so nicht. Mel hat uns auch in der AGÖA, also Britta und Sasa, Infos immer rübergegeben und dann haben wir da getextet. Das war jetzt letztens ein bisschen chaotisch, weil Sasa relativ viele Veranstaltungen hatte und Britta kein Netz und ich war unterwegs. Da ist ein bisschen ein Engpass aufgetreten, das sollte aber in der Zukunft nicht mehr vorkommen. Was ich mir vorstellen kann, was da vielleicht auch mit gemeint ist, ist, wenn es wirklich um lokale PMs geht. Gut, das ist aber eigentlich eine Sache, da von den lokalen Piraten und den Pressepiraten vor Ort. Also zum Beispiel jetzt die Mail kommt am 28. nach Essen, da kann ich ganz konkret jetzt sagen, kommt nach Essen und dann schreibt die PM für die Lokalpresse in Essen auch die Essener Piraten und der Essener Pressepiraten. Ja, so sollst du hast sagen. Eine ganz fiese Rückkopplung im Hörer. Ja, ich weiß, das muss der Ansgar die Woche klären. Das ist keine Rückkopplung, Ines ist ein geheimer Zylon. Ganz genau. Okay. Also, wen frage ich denn jetzt an, wenn es darum geht, Listenkandidaten einzuladen auf Infostände et al.? Würde ich gerne kurz darauf antworten. Meine Idee ist, da wir uns ja am Samstag in der Berti treffen, dass wir am Samstag, wenn wir in der Berti sind, einen Ansprechpartner dafür festlegen. Und im Prinzip macht es Sinn, dass sobald die Telefonanlage funktioniert, was hoffentlich diese Woche der Fall ist, du bei der Berti eine Telefonnummer anrufst und sagst, ich brauche einen Direktkandidaten für oder ich brauche einen Listenkandidaten für. Klingt doch super. Oder ein Ticket an berti@piratenpartei-nrw.de. Genau. Ja, okay. An Jens? Also beides geht, eine E-Mail an berti@ oder in der Berti anrufen. Wobei wir müssen das dann nochmal kommunizieren, dass die Berti hat ja mehrere Queues. Und letztes Jahr, Jens, du erinnerst dich sicher, hatten wir ja auch für bestimmte Dinge immer die entsprechende E-Mail-Adresse. Und dass wir die, sobald wir jetzt vor Ort sind, am Samstag, vielleicht abends, wenn wir fertig sind, eine entsprechende Infomail, also wir haben jetzt vorhin schon mehrere Punkte hier aufgeführt, aber das auch in einem Infomail packen, dass dort dann gesagt wird, wenn ihr Kandidaten buchen wollt, bitte schickt eure E-Mail an. Wenn ihr was weiß ich was wollt, dann schickt eure E-Mail an. Dadurch kann das auch so bearbeitet werden. Und wenn dann vor Ort die Sachen sind, wir sollten das am Samstag auch im Auge behalten, dass wir auch die entsprechende Wiki-Seite, von der wir vorhin gesprochen haben, sofort anlegen und auch die Pads und so direkt anlegen, damit halt die erste Schicht, die kommt, sofort loslegen kann. Ja, 100% d'accord. Also als Alternative biete ich an, ich weiß nicht, ob mit Berti, also ich biete das mal an, das genauso zu machen wie bei den Direktkandidaten, dass der einer für zuständig ist und aus gewissen Synergieeffekten könnte es auch praktisch sein, wenn ich das machen würde. Also das könnte ich leisten, dass ich da der Ansprechpartner bin für die Listenkandidaten. Ja, sei mir nicht böse, Clay, ich bin ein totaler Fan von Redundanzen, was sowas angeht. Ich finde es super, dass du ganz viel machen möchtest. Und auch schon ganz viel machst. Ja, ist so. Im Vergleich zu anderen machst du sehr viel. Dementsprechend finde ich das ganz toll. Ich finde es aber super, wenn es da Redundanzen gibt und nicht nur einer dafür zuständig ist. Wir hatten im letzten Wahlkampf das Problem, dass einer zwischendurch ausgefallen ist und manche Dinge deswegen ewig liegen geblieben sind. Das können wir uns jetzt nicht mehr leisten. Okay. Also, super Angebot, aber ich möchte da zwei Leute mindestens für haben. Ja, okay. Deswegen hat ja noch die Berti im Hintergrund. Wir sollten das am Samstag bestimmen. Ja, ganz genau. Ganz genau. Gut. Gott, da ist ganz viel im Pad dazugekommen. Betreuung von Qs. Da steht diverses noch drin. Zusammenarbeit mit dem Bund hat bisher die Solzgen gemacht. Es gab irgendwie, glaube ich, eine wöchentliche Telco. Ja. Das Ergebnis ist immer, meiner Information nach, ist das Ergebnis bis zu Solzgen gekommen und nicht einen Schritt weiter. Es gibt zwei Telcos pro Woche. Ja, also es gibt einmal die Koordinatoren-Telco, von der wir immer dachten, dass das auch die richtige ist, wo wir uns mit den entsprechenden Koordinatoren der anderen Bundesländer kurz geschlossen haben und die uns da halt auch oder uns gegenseitig auch Hilfe angeboten haben. Und dann gab es offensichtlich spontan auch irgendwann eine von dem Salomon, die auch eine Koordinatoren-Telco ist, wenn ich das richtig verstanden habe. In der war ich noch nie. In der anderen war ich zweimal. Und das sind Telcos und keine Mumbles, ja? Ja, das ist also, da gibt es dann auch, glaube ich, eine Mumble-Bridge, um da reinzukommen. Irgendwie, das ist auch wieder dieser irgend so ein Raum da. Das ist halt kein Mumble, weil nicht alle Mumble haben. Aber es gab aus dem Mumble raus eine Bridge in die Telco rein, oder wie sich das nennt. Okay. Bei den Koordinatoren-Telco war es halt so, dass man echt Jeder hatte so und so viel Zeit dann auch nur. Die war immer, ich glaube, genau eine Stunde lang. Und da wurde sich abgesprochen, was wo wie geplant ist und sowas. Ne? Also zum Beispiel wie jetzt das Sommerfest konnte man da auch nochmal besprechen. Damals, als wir diesen Fahrplan gemacht haben, den wir auch in Berlin vorgestellt haben, haben wir das vorher oder nachher auch mit denen, vorher mit denen auch abgesprochen. Genau, das war auch alles abgesegnet, wurde da abgestimmt. Also wenn man Sachen machen will, die wirklich länderübergreifend sind, dann ist das eigentlich so der richtige Ort, um sich da so ein bisschen abzusichern. Wann finden die statt? Muss ich gucken, die werden immer rumgeschickt. Da nehmen halt auch wirklich nur die Koordinatoren allerdings teil. Das macht im Prinzip auch Sinn. Aber eine kurze Frage. Wenn Ines da schon drin ist, sollte sie es auch weitermachen, weil alles andere wäre sinnlos. Ich war da aber schon seit Wochen nicht mehr. Das hat die Solz gemacht, muss ich jetzt ganz klar sagen. Da kann also gerne einer von euch übernehmen, der jetzt hier auch zum Beispiel einen großen Überblick hat. Weil ich mache ja nur die Großaktionen quasi noch jetzt, die nächsten. Und kann dann dort als Koordinator hin. Aber kurze Frage. Dieses ganze Wissen, diese ganzen Protokolle und. Wo ist dieses ganze Wissen? Ist das auf dem Privatrechner von Solzgen? Nee, und das ist auch nicht das große Wissen. Also das war wirklich so, also zum Beispiel jetzt mit dem mit der Sache in Stralsund, da hat halt die, haben aus Mecklenburg-Vorpommern einfach gefragt und dann hilft man, wenn man kann oder halt nicht. Also da gibt's auch, meine ich, Protokolle drüber, müsste ich die Solzgen auch fragen, weil ich halt sowas immer nicht so nach. Aber da ist jetzt auch kein großes Wissen drin oder so. Nicht, dass ihr jetzt denkt, da steht irgendwie, ja, da wäre jetzt irgendwie der Wahlkampf nochmal komplett aufgeführt oder so. Also es geht mir um die Termine, Veranstaltungen, die halt irgendwo anliegen, wo man auch Leute noch hinschicken müsste. So, auch die Kommunikation muss ja irgendwo drüber gelaufen sein. Also das ist vielleicht das mit dem Salomon, das weiß ich nicht. Hier waren halt auch so Sachen wie, yo, wir wollen noch Plakate machen. Ah, geil, wir haben aber schon neue Plakate zum Beispiel zu Fracking oder so gemacht. Und dann, ja, dann haben die einen Link da reingestellt. Es gab dann auch immer ein Pad jetzt. Und dann haben wir zum Beispiel gesehen, oh, es gibt zum Beispiel in dem und dem Bundesland schon Plakate, die gefertigt wurden. Und ich weiß, dass ich die auch mal getwittert habe. Mehrfach sogar. Müsste ich allerdings schon Wochen her. Letzten Endes ist ja auch eher wurscht, wie es bisher kommuniziert wurde. Interessant ist, wie wir es ab jetzt kommunizieren. Wer würde sich den Hut aufsetzen, in diese Telco zu gehen? Paki, du hast mit Sicherheit keine Zeit mehr dafür. Ich habe doch gar nichts gesagt, ich bin am Essen. Ah, da ist die Salz drin auch. Ich würde das machen. Wer ist ich? Wieder Clay. Wieder Clay. Schon wieder. Wann finden die denn überhaupt statt? Ich sag auch gerne nochmal was dazu. Ja. Hallo Solzgen. Hallo. Zum einen habe ich diese Information vielleicht nicht immer mit der expliziten Referenz zu diesen Sitzungen mitgeteilt. Es wurden da nicht wirklich Termine immer abgesprochen. Das findet in zahlreichen verschiedenen Pads von Anita mitunter statt, wo Sasa mir leider auch mitteilte, dass sie da den Kontakt noch nicht so sehr herstellen konnte. Ich habe die Termine, die ich von Anita wusste, kommuniziert. Ich finde es sehr interessant, dass derlei Vorwürfe jetzt schon hier wieder im Raum sind. Und ich bin mir sicher, gerade auch nach dem, was ich hier schon wieder gehört habe, dass meine Entscheidung die richtige war. Ich werde gerne morgen nochmal mit Ines, habe ich sie auch schon angeschrieben, wir können gerne morgen nochmal telefonieren. Ich werde sämtliche Informationen, die ich diesbezüglich weiß, gerne weitergeben, gebe aber als Anmerkung noch hinzu, dass diese Telco so gut wie tot ist, weil die Teilnahme der anderen LV sehr dünn ist. Es sind derzeit meines Wissens nach oder in den letzten vergangenen Sitzungen waren es 3 bis maximal 4 LV, die an diesen Sitzungen teilgenommen haben. Also es ist jetzt kein derartiger Informationsverlust, der nicht in irgendeiner anderen Form auch die Mitglieder erreicht hat. Okay, danke. Deswegen hatte ich ja auch gesagt, dass letzten Endes spielt es ja auch gar keine Rolle. Das ist ja, es geht ja jetzt nicht drum, aufzuarbeiten, was geklappt hat und was nicht geklappt hat. Das ist ja totaler Quatsch. Es geht darum, wie wir jetzt weitermachen und um nichts anderes. Ja, dann ist vielleicht Solzgen die vom Salomon, der hat doch auch immer noch so eine Telco, ne? Oder so ein Mumble. Ja, aber die Telco von Salomon oder die Mumbles sind immer für mein Empfinden sehr spontan angekündigt. Also ich habe dann noch keine Regelmäßigkeit erkennen können. So. Ja. Kann ich bestätigen. Ich habe mal irgendwann eine halbe Stunde vorher eine Ankündigung gekriegt. Ich habe das natürlich erst Stunden später gelesen, wo dann drin stand, im Übrigen machen wir gleich wieder Mumble zur Wahlkampfkoordination. Aber der Salomon macht da einen und die hat vielleicht jetzt auch die Regelmäßigkeit. Wie gesagt, bei mir ist das jetzt schon ein paar Wochen her, dass ich da mal irgendwie mich beschäftigt habe mit. Und zur Not muss den halt einer anrufen. Ich weiß nicht, wer von euch da einen Kontakt zu dem hat oder einen heißen Draht oder sich gut mit dem versteht. Einfach mal fragen. Also ich würde vor allem auch, wie gesagt, nochmal explizit an Anita herantreten, dass die bitte ihre Terminschiene bitte an unsere AGÖA weitervermittelt. Genauso zu dem Punkt Melanie kann ich nur sagen, dass, denke ich, insbesondere Ines und ich sehr viel Unterstützung für Melanie gegeben haben. Und ich glaube, dass ihr Problem derzeit primär im Bereich der Pressearbeit liegt und sie da definitiv Unterstützung gebrauchen kann. Ja, nochmal, du musst dich hier nicht verteidigen, Christina, überhaupt nicht. Das ist Quatsch. Es geht nicht um Aufarbeitung von dem, was war. Überhaupt nicht. Es geht, nein, ich habe genau wie du in die Zukunft geblickt und gesagt, was Melanie derzeit braucht, weil das vorhin in Rede war und ich habe mehrfach mit ihr Gespräche darüber geführt, dass sie da sehr unzufrieden ist und ich denke, das ist einer der Punkte, den man zukünftig insbesondere angehen sollte. Okay. Und Anita, also ich weiß nicht, wer hat mit denn zu Anita einen Draht? Also ich habe nicht, die Sasa hat mal gesagt, sie hätte einen guten Draht zu der, ich habe den ganz sicher nicht. Dass die halt dann jetzt da nochmal angegangen wird mit der Bitte, dass sie das jetzt endlich macht, weil das ja jetzt seit, ich glaube, auch schon seit geraumer Zeit nicht passiert. Also warum sie die nicht freigibt oder nicht kommuniziert, kann halt jetzt keiner sagen. Also in erster Linie sind wir ja die Wahlkampfaktion, Koordination NRW und damit haben wir in nächster Zeit, glaube ich, auch genug zu tun. Wir sollten den Kontakt zu Salomon und Anita aufnehmen. Das sehe ich auch so, wenn die regelmäßigen Mumbles jetzt für die letzten 4-5 Wochen nicht mehr stattfinden, ist das jetzt auch nicht so der Verlust, denke ich. Ich weiß nicht, ob ihr das anders seht. Zustimmung. Ja, ich sag das nur wegen der Termine, weil das gerade hier aufkam. Da wurde ja gesagt, die Termine, dass man da weiß, wo noch wer hin kann. Und das ist zum Beispiel dann wichtig, wenn halt ein großer Termin ist. Ich weiß, dass jetzt der Markus Kompa zum Beispiel am 3.9. in Berlin ist oder so, weil da irgendeine große Sache gemacht wird und solche Ereignisse dann halt auch hier bekannt sind, weil man will ja dann sich nicht gegenseitig die Presse wegschnappen oder halt auch die Kandidaten. Also wenn das jetzt was ist, wo halt unsere Kandidaten oder die Spitzenkandidaten alle hin sollen, daher wäre das wichtig, dass wir sowas dann vielleicht zeitnah erfahren könnten. Ja, deswegen glaube ich, wäre da der Weg am wichtigsten, dass wenn die Kandidaten vom Bund angefragt werden, dass sie möglichst schnell auch der Berti mitteilen, auf welchen Termin die sind. Das hatten wir eben auch schon mal. Vielleicht kann man das ja auch mit dem, also diese Terminsache mit dem Listenkandidatenbetreuer und Direktkandidatenbetreuer verknüpfen, dass sie da Kontakt aufnehmen, um die Kontakte zu kriegen, weil dass die auch an die Kandidaten weiterkommen. Die können das dann auch zurückgeben in die Gesamtorga. Dann hat man da sowieso, ich sag mal, Synergieeffekte, weil wenn die Kandidaten das wissen müssen und der sich darum kümmert, hat man die Verknüpfung, der kann es zurückspiegeln. Sind wir ja schon wieder bei Clay. Kam für die Listen der wichtigste Mann auf Liste. Gut, ich gucke ins Bett. Haben wir für heute sonst noch was? Lagerverwaltung steht da noch. Ich weiß, die Vako hat schon angelehnt an den Verteilschlüssel von den Plakaten, die bisherige Wahlkampfkoordination gemacht hat, in Anlehnung daran einen Verteilerschlüssel für das Streugut zu machen und für die Flyer. Und genau. Da hat sie heute schon dran gearbeitet. Das ist mit einer Absprache mit Carsten geschehen. Den hatte ich angerufen zwischendurch. Der ist im Moment, wie gesagt, auf einem Seminar in Hamburg. Und der sagte, wir sollten uns anhand des Schlüssels orientieren, der auch vorher war. Wir haben jetzt auch dann halt vor, die einzelnen Leute in dem Regierungsbereich da anzusprechen. Super. Also möchte ich kurz eine Anmerkung machen, weil ich habe heute mit Sandra aus Bochum gesprochen und die hat heute sowas Schönes gesagt. Ich habe jetzt mal die ganzen Werbemittel, die uns jetzt vorliegen, für die anderen Kreise schon mal fair aufgeteilt. Also wenn, sollte dieser Schlüssel schnell raus, wenn die Sachen schon ausgeliefert sind. Deswegen der Schlüssel ist, wenn ihr vor Ort in der Region schon etwas habt, wo ihr mit leben könnt, dann müssen wir keinen Verteilerschlüssel machen. Wir müssen das nicht top-down organisieren. Nee, es gibt bei uns noch keine Organisation darüber. Sie hat es einfach erstmal gemacht, weil das Material da ist und hat einfach gesagt, jeder kriegt das Gleiche, weil es fair ist. Ja, also diese Verteilschlüssel sind keinem Menschen bekannt, außer Carsten und Alex. Das stimmt nicht. Das stimmt überhaupt nicht, was du sagst. Steht in einem Wiki, ist in der Vorstandssitzung rumgepostet worden, konnte man einsehen, ist auf der NRW-Info und auf der NRW-Liste rumgemailt worden. Stimmt nicht, was du sagst. Also nochmal, Bucky hat ja heute mit dem Carsten telefoniert. Es gibt einen Schlüssel über die Mitgliederzahlen in den einzelnen Gebieten. So wurden die Plakate verteilt, allerdings mit einem Zweidrittel-, Eindrittel-Schlüssel. Und Carsten hat uns halt gesagt, für die Streumittel zumindest soll das also ganz nach Mitgliederzahlen aufgeteilt werden und es soll auch nichts zurückbehalten werden in den Lagern, sondern es soll alles raus. Klingt gut. Wann bist du mit dem Schlüssel fertig, Vaku? Der liegt nur handschriftlich in der Berti. Ich weiß nicht, Papi, du bist morgen da. Du kannst da nochmal drüber gucken. Und dann müsste das Material halt eben in kleinere Päckchen aufgeteilt werden, irgendwie mit per Abwiegen oder so, dass das Pi mal darum hinkommt. Und dann die Leute benachrichtigen. Ich bin ja jetzt erst dann wieder nächste Woche in der Welt. Guckst du, Paki, morgen, dass du die Liste einmal digital machst, also abtippst und dann an die Verteilcenter rumschickst? Was fällt da alles runter? Sind jetzt nur Streumittel wie diese Einkaufschips oder auch Flyer? Nein, wir haben bisher nur die Streumittel bekommen für den Regierungsbezirk Düsseldorf und das sind Kugelschreiber, Feuerzeuge, Chips und alles. Ja, aber die Flyer fallen halt auch mit rein. Also das kommt nur halt alles noch in den nächsten Tagen. Okay. Wir können ja den Verteilschlüssel auch schon für die Flyer fertig machen. Wir müssen ja nicht warten, bis die da sind. Das wäre sehr hilfreich, weil wir haben die Sachen auch heute bekommen und die Leute scharren schon mit den Rufen, dass wir sie verteilen. Ausreden aus. Soll die Berti für alle Regierungsbezirke Verteilerschlüssel machen? Könnt ihr das nicht selbst? Klar können wir das auch selber machen. Ist kein Problem. Ich weiß nur nicht, wo da die Zuständigkeit ist. Ob die Verteilerschlüssel zentral gemacht werden? So habe ich das bei den Plakaten verstanden. Haben wir es zentral gemacht, weil wir ja auch in die einzelnen Lager unterschiedlich viel geschickt haben. Jetzt kommen in alle Unterlager gleich viele. Ah, okay. Ja, dann ist kein Problem, dann machen wir das fix. Haut einfach raus, organisiert euch selbst, seid warten. Bam. Sollten wir aber vielleicht kommunizieren über eine E-Mail, dass die ganzen Lager Bescheid wissen, dass sie das raushauen sollen nach einem Schlüssel? Aber die hat der Carsten schon gemacht. Der Carsten hat schon eine Mail rumgeschickt, keine Sorge. Das läuft. Ich würde gerne noch eine kurze Anmerkung machen. Ja? Wir haben den Verteilschlüssel bei den Plakaten damals zwei Drittel, ein Drittel. Da hatte Vaku darauf hingewiesen. Wir hatten zwei Drittel gleichflächig verteilt, des Gerechtigkeitsgedankens nachempfunden und ein Drittel dann anhand der Mitgliederzahl verteilt, weil die Dinger eben auch aufgehängt werden müssen. Und daher, wir wollten halt dem Gerechtigkeitssinn irgendwie Folge leisten, aber auch gucken, dass die Dinger auch eben, dass die Manpower oder Womanpower da ist, um die Sachen eben auch aufzuhängen, nur als kurze Erklärung. Ja, wie gesagt, ich habe die Liste auch selber gesehen und die habt ihr ja auch über Mailinglisten und in der Vorstandssitzung veröffentlicht. Das war ja nichts Geheimes. Nur um das nochmal hier klarzustellen, da war nichts Geheimes an diesen Listen. Frank versucht die ganze Zeit was zu sagen. Ich wollte jetzt nur nachfragen, weil wenn du sagst, gleichmäßig verteilen, das heißt, die Großstädte kriegen weniger oder als die kleineren oder was? Wir halten, das heißt nicht die Mitglieder. Nehmt einfach den Schlüssel, den ich gemacht habe, so ist das mit dem Kasten. Es gibt einen Verteilerschlüssel, orientiert euch doch daran. Und wenn ihr in eurem Verteilerbezirk das nach anderen Maßstäben, nämlich nach der durchschnittlichen Körpergröße der Mitglieder verteilen wollt und alle damit zufrieden sind, macht von mir aus auch das, nur kriegt das Zeug an die Stammtische. Genau, denk selbst und so privat sein. Habt ihr denn die Liste mit den Ansprechpartnern, die E-Mail-Adressen und sonst was, habt ihr die bekommen? Welche Liste meinst du? Also normalerweise war es so, dass Alex eine Rundmail geschickt hat, die auf seinem Rechner hatte und dann die Mails verschickt hat. So, gibt es die jetzt auch bei euch? Der Carsten hat eine Mail an die, wie wir es eben gesagt haben, an die Unterlager rumgeschickt. Heute. Jupp. Und das wird er jetzt auch weitermachen. Also da wird er sich drum kümmern, wenn da noch irgendwas nachkommt. Was die Kommunikation mit den Lagern angeht, übernimmt die Kommunikation im Moment der Carsten. Sorry, wir sprechen genau über die Berti, ja? So, nee, wir sprechen jetzt gerade über die Lager, Frank. Du hast es gerade ein bisschen vermischt, ist aber kein Problem. Wir haben ein Zentrallager in Düsseldorf. So, bisher war dort der Alex der entsprechende Ansprechpartner. Wir haben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 Kreise zu beliefern. Haben wir die Listen bekommen oder ihr als Vorstand, wo die einzelnen Ansprechpartner der Kreise vorhanden sind? Wir reden jetzt Du meinst die Kreis-Wahlkampfleiter? Nein, nicht nur Düsseldorf, sondern Regierungsbezirk Düsseldorf. Ja, meine ich doch. Du meinst die Kreiswahlleiter sozusagen, ne? Richtig. Wahlkoordinatoren. Diese, ich sag mal, vorgefertigten Listen, sind die an euch übermittelt worden? Ich habe sie nicht. Weiß ich nicht. Ich habe die auch nicht. Ich müsste mich nochmal mit Alex da zusammenschalten und ihn fragen, dass er mir den ganzen Kram mal rüber schickt. Ja, oder im allerschlimmsten Fall müssen wir halt über die Wiki-Seite gehen, die da angelegt ist, auch Ansprechpartnerkreise. Da sind allerdings dann nur die Wiki-Profile verlinkt, das wäre dann sehr mühsam. Ja, aber das ja auch. Vielleicht darf ich auch was sagen. Die Ansprechpartnerkreise sind, wie Barco sagte, leider nur das hat der Thomas gemacht, da hat er eine Liste angelegt, wo die Wiki-Profile hinterlegt sind. Wenn ihr auf die Seite Plakate Werbemittel guckt, werdet ihr sehen, dass zu den einzelnen Lagern die einzelnen Lagerverantwortlichen und die Ansprechpartner mitsamt der Kontaktdaten angegeben sind. Super. Es geht aber nicht um die Ansprechpartner der Lager, sondern es geht um die Ansprechpartner in den Kreisen für die Verteilung in Düsseldorf, im Regierungsbezirk Düsseldorf. Okay, die auf dem Niveau oder darunter gebrochen, wüsste ich es jetzt nicht. Aber bezüglich der Ansprechpartnerkreise, da hat der Thomas Dumpfilm auf jeden Fall eine Mailingliste, über die ihr alle die Ansprechpartner der Kreise erreicht. Da gibt es, glaube ich, sogar eine Seite im Wiki, wo alle aufgezählt sind. Ja, die habe ich nämlich auch schon gesehen, wo auch die Plakatiergenehmigungen mit sind. Da stehen auch die Ansprechpartner. Also für den Kreis Mettmann habe ich zumindest gesehen. Da hat es mich sehr interessiert, weil ich da wohne. Aber danke für die Info. So eine Info, gut, schon schön, da Paki ja noch da ist. Ich habe schon die entsprechenden Tütchen heute besorgt. Du hast Tütchen besorgt? Das sagst du hier übers Mumble? Gut, wir sind für Legalisierung von Hanf, aber na immerhin. Also die Tütchen würden nicht reichen für das Werbemittel. Okay, alles klar. Tütchen super als Werbemittel. Tütchen als Werbemittel, finde ich gut. Nicht nur Blättchen, sondern direkt ganze vorgefertigte Tütchen. Die kommen nur nie beim Infostand an. Wieso? Die gab's doch im Landtag. Gut. So, jetzt habe ich euch alle mal hier. Da gibt's nämlich noch ein Problem, was die letzte Woche aufgetaucht ist. Und zwar bei unserer Direktkandidatin. Die wurde vom Bundeskoordinator Salomon irgendwas angesprochen. Es gäbe da für Kandidatenwatch ein Premium-Account zu gewinnen in einer Art Tombola. Das wurde dann im Nachhinein nochmal abgeändert auf 90 Euro und du kriegst einen Premium-Account bei kandidatenwatch.de. Diese Premium-Accounts sind nie freigeschaltet worden und da haben Leute 90 Euro bezahlt. Und weiß irgendjemand von euch, ob sonst noch jemand in NRW, die ähnliche Probleme hat? Ich das erst einmal jetzt. Ich würde da gerne, aber ich lasse an den Vortritt, aber ich kann da auch gerne was zu sagen zu dieser Sache. Sehr gerne. Ja, mach das. Also, ich weiß, glaube ich, wovon der XPEC gerade gesprochen hat. Es ist so, dass es eine Anfrage gab, das wird auch Clay bestätigen können, hier wollt ihr einen Premium-Account haben. Und diese 90 Euro waren da auch in Rede. Dann gab es meines Wissens nach eine E-Mail der Bundesschatzmeisterin, dass diese 90 Euro bitte an den LV Berlin gespendet werden sollten und dass danach, wenn man die Gelder zusammen hätte, würde dann entschieden und geguckt werden, wer jetzt einen Premium-Account bekommt und wer nicht. Also das war Ein das Start ist ja lustig. Das ist ein Startproblem, den ich hatte. Ja, warte. Ich habe dann allerdings, dann habe ich mit dem, wer war das, Marc oder Kai Baum, ich habe mit einem Direktkandidaten gesprochen über genau diese Sache, weil er eben die Anfrage bekommen hatte, 90 Euro zu überweisen. Da habe ich ihn angesprochen, habe gesagt, okay, guck bitte nach, ob du tatsächlich einen Premium-Account hast. Wenn du einen hast, dann, das war die Ansage, dann zahl auch die 90 Euro. Das hatte der auch, glaube ich, das wusste der auch, aber ich habe ihm gesagt, verifizier bitte, dass du einen solchen hast. Der sagte mir seinerseits, er hätte einen Account, aber es gab, wie gesagt, auch diese Mail von Swanhild. Aber bitte gerne, Clay, wenn du mehr weißt. Nö, ich weiß nur, dass halt die Möglichkeit bestand, Premium-Accounts zu bekommen. Da gab es, glaube ich, 2 Konten, wo man das hinüberweisen konnte. Salomon hat dazu mehrfach Stellung genommen und Geschichten, dass das irgendwie das Konto dann seltsam sei, hat er von sich gewiesen. Ich weiß nur nichts davon, dass tatsächlich jemand diesen Premium-Account dann nicht erhalten hat. Das weiß ich nicht. Aber meiner Kenntnis nach ist da soweit alles richtig abgelaufen. Also, dass das Konto angegeben wurde und dass die Leute dann, wenn sie wollten, einen Premium-Account bekommen konnten. Moment, du weißt nicht, dass da jemand keinen bekommen hat. Weißt du denn, dass jemand einen bekommen hat? Nein, das weiß ich auch nicht. Dann klingt das Ganze schon ganz anders. Stopp. Ich habe gerade einen gesagt, ich komme gerade nicht. Warte mal, ich muss eben nachgucken. Ich und Namen. Also ich habe tatsächlich mit dem einen, der sagte, der mich da angesprochen hat, der meinte, er hätte einen bekommen. Das müsste Aachen gewesen sein. Ja, Frank Baumann, ne? Genau, der Baumann, der Kai oder Marc waren das, die, wo ich mit Chossi noch, und da war der andere, aber auch der Direktkandidat, ich weiß jetzt nicht, welcher von beiden, ehrlich gesagt, mit bei, und die haben gesagt, ja, sie hätten einen. Aber es gab eben, wie gesagt, auch diese Mail von Swanhild, die ich persönlich nicht kenne, aber das Gerücht habe ich von mehreren Seiten gehört, und es war schon etwas merkwürdig, diese Geschichte. Wer ist denn jetzt diese Direktkandidatin? Können wir mal kurz, das wäre dann ja vielleicht einfach eine Aufgabe. Stopp. Hallo? Einmal ganz kurz, der Frank versucht die ganze Zeit was dazwischen zu fragen, das würde ich eher einmal kurz hören. Ich frage jetzt mal kurz, wir sprechen doch über Abgeordnetenwatch, richtig? Ja. So, kann ich dazu was als Direktkandidat sagen? So, also, es gab ein Angebot von Abgeordnetenwatch direkt, nachdem die Listen und die Direktkandidaten offiziell bestätigt worden sind, dass du entweder dieses Vorteilspaket für 149 Euro oder das, was es jetzt kostet, 179 Euro buchen kannst. Es gibt ein parteiübergreifendes Sonderangebot, gab es damals, wenn so und so viele Direktkandidaten zugesagt hätten, hätten so und so viele einen Sonderpreis von 90 Euro bekommen. So, ich weiß persönlich, dass wir diese Maximalanzahl nicht erreicht haben als Piraten. So, aufgrund dessen kann es sein, dass sie gesagt haben, die es bezahlt haben, haben trotzdem Premium-Account gekriegt. Jetzt müsstest du zahlen 149 beziehungsweise seit heute 179 Euro. So, welche bist du fertig oder noch nicht? Ja. Welche Direktkandidatin war das denn? Das ist ja eigentlich dann meine Aufgabe. Dann soll sie bitte sagen und dann spreche ich den Salomon an, wenn sie da bezahlt hat und keinen Premium-Account bekommen hat. Alexandra Osburg, WK91. Alles klar. Sehr schön. Wenn ich jetzt in das Pad reingucke, sind wir eigentlich durch. Ich würde anmerken, dass wir vielleicht noch ein paar Hüte verteilen für die diversen Aufgaben, oder sind wir da auch durch? Ich würde das gerne, also wir haben schon einige Hüte verteilt, den Rest würde ich dann am Samstag in der Berti machen. Ja, okay. Ich würde auch sagen, wir lassen es vielleicht noch mal ein bisschen sacken auch. Kurze Frage, was denn mit den Queues? Ja, kümmern wir uns drum, wenn wir die Hüte haben. Und wenn wir wissen, wer in der Berti arbeitet, das geht relativ schnell, die Queues freizuschalten. Da spreche ich mit dem Daniel, der ist da Admin und dann kann er das ändern. Wann soll das am Samstag stattfinden? 15 Uhr. X-Pack, ja? Ich sehe jetzt gerade den X-Pack nicht. Alexandra Osburg war das, richtig? Das war der Wirkungstreffer, der das gesagt hat. Und ja, das war Alexandra Osburg. Entschuldigung, Wirkungstreffer, Entschuldigung. Kein Akt. Und die hat bezahlt und keinen bekommen, ja? Die hat bezahlt und keinen bekommen. Zumindest ist das der Stand von vor 2 Tagen. Alles klar. So, und ich habe mir ein bisschen Sorgen gemacht, dass sie auf dieses andere Konto von Swanhild überwiesen hat. Und, Weißt du, wohin sie überwiesen hat? Muss ich mich kundig machen. Das war tatsächlich ein Problem mit diesem Konto. Da war eins, was irgendwie nicht in Ordnung war. Das wurde gesagt, da soll man nicht hinüberweisen. Und ja, das kann das Problem sein. Aber ich frage Sie direkt dann nochmal an, ne, bevor ich mich an Salomon wende. Danke. Ja, mach das mal. Gut, dann würde ich sagen, wir sind durch. Und für die Leute, die Zeit und Lust haben, sehen wir uns 15 Uhr Samstag in der Berg. Ja, kann sein, dass ich was später komme. Ja, nehmen wir dann, ja. Das ist ja auch, wir kriegen das schon hin. Am Anfang müssen sowieso alle, du kennst das, dann rauchen die Leute noch, ja, Drogen und so und überhaupt. Ich bedanke mich tausendmal bei allen, die hier sind. Es ist wie immer beeindruckend zu sehen, wenn man nach Hilfe schreit, kommen ganz viele Leute. Finde ich super. So rocken wir das Ganze. Und die 5% schaffen wir noch im Schlaf. Alles gut. Wenn wir den Schlaf schaffen würden, wäre es kein Stress. nur würde ich nicht schlafen. Würde ich sagen, beenden wir die Sitzung hier. Ich hüpfe da mal hoch zur AGÖA-Sitzung. Könnt ihr Samstag irgendwelche verrückten Dinge mitbringen? Soll ich Popcorn besorgen? Ist mir vollkommen egal. Ich weiß noch nicht, was wir Samstag für eine Videoaufnahme machen, aber irgendwas machen wir. Verrückte Dinge kann man immer gebrauchen. Ich bringe Leitcreme mit. Oh, der Wahlporno. Wir haben den noch nicht besprochen. Ich habe noch Handfesseln hier irgendwo liegen. Ach, ich bringe Stroh und Masken mit. Kabelbinder haben wir ja genug. Ich beende jetzt mal die Aufnahme, ja? Danke. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.